Herzlich willkommen, liebe Zuhörer des DMG89 Talks. Wir melden uns zurück aus der Sommerpause und wir haben gleich eine kleine Überraschung mitgebracht, denn wir feiern unser einjähriges Jubiläum, ein Jahr DMG89 Talk. Und auch heute sind wieder mit dabei der Alexander. Hallo. Und der Wrompi. Moin. Seid gegrüßt, ihr beiden, zu unserem Geburtstags- Ja, Special, wird es ein Special? Wahrscheinlich wird es ein Special werden. Ja. Dennis. Abwarten, Tee trinken. Ja. Wobei, da können wir eigentlich gerade mal für die Zuhörer mit so ein paar Missverständnissen aufräumen. Da wir in diversen Foren und so, wo wir unseren Podcast ja posten, ab und zu von Specials reden, dann sprechen wir von regulären Folgen. Dann haben wir noch den Geburtstagscast gehabt und dann der eine ist immer verwundert, warum läuft das in der einen Folge so ab und in der anderen Folge wieder komplett anders. Also das ist eigentlich recht leicht erklärt. Vielleicht kannst du mal erklären, was die regulären Folgen des DMG 89 Talks sind, Alexander. Und ich mache dann gleich vielleicht die Specials. Also wenn man mal nach dem klassischen Ausschlussprinzip geht, ist es so, dass natürlich alles Special-Folgen sind, die nicht reguläre Folgen sind. Oh. Die Special-Folgen, die sind natürlich auch immer anders bezogen. Also sprich, wir hatten ja im vergangenen Jahr, im Dezember, das Special 1. Das hat sich mit Weihnachten auseinandergesetzt. Und das sind natürlich auch Spiele besprochen worden, die irgendwo eine Weihnachtsthematik auch haben. Ja, das war jetzt Kevin Allein zu Hause, also Home Alone. 1 und 2, es hat gut gepasst. Das ist zum Beispiel eine Special-Folge, während eine reguläre Folge, das sind wir relativ frei. Da entscheiden wir vorher, welche Themen denn oder welche Spiele rezensiert werden können, was die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren könnte. Aber wir sind da jetzt nicht in so einem festen Konstrukt gefangen, dass wir uns, sag ich mal, ganz speziell auf ein bestimmtes Thema konzentrieren müssten. Wie jetzt in dem einen Fall Weihnachten oder jetzt im aktuellsten Fall, das war unser WM-Special, da hat der Fußball nun mal im Vordergrund gestanden und da kam nun mal Nintendo World Cup. Also reguläre Folgen, die lassen uns vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheit. Ja, genau, so kann man es sagen. Mhm. Und bei den Specials sind wir, sage ich mal, so ein bisschen freier, was die Gestaltung des Podcasts angeht, hier und da mal so ein kleines Geschichtchen noch am Rande oder ein bisschen was aus dem Privatleben, zum Beispiel an Weihnachten, so ein bisschen, wie wir Weihnachten gefeiert haben. Also da gehen wir so ein ab und zu mal, aber wirklich nur ganz kurz vom Thema Gameboy mal weg. Und ja, in den regulären Folgen, da ist halt anderthalb bis drei Stunden Gameboy pur. Da muss man auch zugeben, da wird noch intensiver recherchiert als obwohl kann man eigentlich auch nicht sagen. Ich sag mal so, bei dem WM-Special, da habe ich, glaube ich, beim Nintendo World Cup habe ich, glaube ich, mehr recherchiert als bei einer regulären Folge, aber da ist es dann eben auch nur das eine Spiel. Da muss man natürlich dann genauer hinschauen, um auch Inhalte zu generieren, ne? Ja, ich denke auch, dass jedes Spiel, das wir besprechen in unseren Podcasts, grundsätzlich gleichberechtigt ist. Wir machen jetzt keine Unterschiede. Wenn wir uns nur auf ein Special konzentrieren, dann wird natürlich für das Spiel genauso intensiv recherchiert, wie jetzt zum Beispiel auch zu den Spielen in regulären Folgen. Das ist ganz klar, weil wir ein bestimmtes Niveau auch halten wollen. Und es ist nicht so, dass wir in dem Special dann einfach Schnitt. Genau. Und gibt's nicht. Genau. Gibt's nicht? Und nein. Genau. Ich hab mich gerade verrannt. Tut mir leid. Außerdem, was mir gerade auffällt, meine Tonspur, die ist gerade mehr rot als blau. Das fällt mir gerade auf. Ja, weil du gelacht hast. Aber da das heute unser Einjähriges ist, bleibt das alles drin. Jetzt habt ihr mal gehört, wie das bei uns normalerweise abläuft im Podcast. Ja, normalerweise tun wir doch 6 Stunden vorher erstmal reden, bevor wir aufzeichnen. Genau so ist es. Rampi sagt es. Also bei uns ist es wirklich so, meistens wird erstmal 2 Stunden vorher nochmal alle Fakten. 6 Stunden. Ja, 6 Stunden nicht, aber das kann schon so 2 bis 3 Stunden dauern, bis wir überhaupt mal anfangen, weil dann noch irgendwelche Fakten gegengecheckt werden muss oder weiß ich nicht, irgendjemand irgendjemand hat noch irgendwas in dem japanischen Spiel gefunden und dann muss das teilweise noch mal angespielt werden. Also wir sind da wirklich dran, dann auch Ergebnisse zu liefern, die größtenteils stimmen und auch auf Tatsachen basieren. Aber natürlich ist uns auch da der ein oder andere Fehler mal unterlaufen. Da kommen wir gleich später noch mal drauf zu sprechen. Aber jetzt hört er mal, normalerweise ist bei uns wirklich so alle 10, 15 Minuten ist bei uns dann schon ein Schnitt drin. Und ich hoffe, man hört sie nicht alle. Aber da ist dann einfach entweder ein Versprecher oder wir müssen noch mal eine Fakten checken, die wir eh schon zwei Stunden lang gecheckt haben. Ja. Das ist also alles Mögliche ist dabei, aber es geht eigentlich immer um die Folge. Also wir diskutieren selten, sage ich mal, abseits von unserem Podcast, sage ich mal. Das stimmt, ja. Rekordhalter ist aber immer noch Navy Blue, ne? Ich glaube, da haben wir noch zwei Stunden lang spielen müssen, um die Passwörter gegen zu checken, ne? Ja, das Navy war Folge 3, war es, glaube ich, ja. Navy Blue war Folge 3, glaube ich. Und ja, stimmt, da waren wir uns etwas uneins. Was heißt uneins? Wir waren uns da teilweise nicht sicher, in welcher Version welche Passwörter vorkamen. Fünfstellig, vierstellig, beziehungsweise wie viel Level Navy Blue oder Battleship dann das Pendant hatte. Mhm. Also das ging dann wirklich so weit, dass wir hier zweieinhalb Stunden dann nochmal gegen gespielt haben. Also es war schon schlimm. Das war schlimm, ja. Ja. Das trifft es, glaube ich. Das war echt schlimm. Da will man nicht dabei gewesen sein. Ich muss auch sagen, ich habe seitdem auch Navy Blue nicht nochmal im Gameboy drin gehabt. Ja? Nicht? Nee, ich hab's. Ja gut, das stimmt. Ja, das Lustige ist auch, da fällt mir gerade ein, da war bei Navy Blue, weil wir hatten ja schon angefangen und dann kam das ja nochmal auf. Ich glaube, da war tatsächlich zwischen der einen Stelle im Podcast und dem nächsten Satz sind tatsächlich zwei Stunden vergangen. Und das, wo wir das diskutiert haben und im Podcast hört man es also gar nicht, da spricht halt der eine den Satz zu Ende und der nächste fängt den Satz an, was übrigens in vielen Folgen bei uns ist, müssen wir ja leider zugeben. Aber ja gut, das spricht doch ganz deutlich für deine hervorragende Schnitttechnik, oder? Darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, aber da sage ich mal danke. Naja gut, an manchen Stellen hört man es schon, aber wir schneiden ja auch viele Äs, Öms und Ös weg, ja. So wie jetzt gerade, genau, damit das einfach angenehmer für die Zuhörer zum Zuhören ist. Mhm. Und da geben wir uns dann schon ein bisschen Mühe, das ansprechend aufzubereiten, das Material. Aber das ist dann tatsächlich so, dass durchschnittlich für eine Folge tatsächlich 4 bis bis zu 8 oder 9 Stunden in unserem Geburtstags-Special im April, da waren es, glaube ich, 9 oder 10 Stunden Audiomaterial dann am Ende. Mhm. Und das war dann natürlich heftig zu schneiden. Heftig, ja. Und das Schöne ist, was einige Zuhörer vielleicht noch nicht wissen, wir haben ja dann, wir haben im Nachhinein, nachdem wir den Podcast aufgenommen haben, haben wir im Nachhinein noch Zwischensequenzen eingesprochen, um Übergänge zwischen unseren Gästen zu schaffen. Also wer sich den Podcast angehört hat und dachte, das lief alles am Stück ab, war leider nicht so. Das lief also wirklich nach jedem Gast war mindestens eine halbe Stunde oder Nee, Viertelstunde meistens. Ja, okay, stimmt. Zwischen den Gästen war eine Viertelstunde Pause. Teilweise war. Aber die mussten wir ja auch immer noch aufklären, wie das Ganze hier funktioniert. Also die Meister hatten ja Panik, dass sofort jedes Wort aufgenommen wird. Ja. Stimmt, da das alles recht, recht knapp war, waren die Leute nicht ganz so vorbereitet, aber letzten Endes lief eigentlich alles super und ich glaube, der Geburtstagscast ist auch hinter Folge 1 logischerweise die meistgehörteste Folge, insofern spricht das, glaube ich, für sich, dass das schon ein vernünftiger Podcast da war. Aber das hat alles so seine Tücken, so ein Podcast. Das fing ja schon mit Folge 1 an. als, das, Ihr merkt gerade, wie gesagt, wir sprechen heute wirklich nicht über irgendein bestimmtes Spiel. Wir lassen einfach mal so das letzte Jahr DMG 89 Talk und natürlich auch ein bisschen das letzte Jahr Gameboy Revue passieren. Und bei Folge 1 fing es dann tatsächlich bei uns schon an, bevor wir überhaupt ein Wort aufgenommen haben, musste Vrampi dann leider eigentlich schon die Segel streichen, denn sein Internet ging nicht mehr. Kannst du da noch mal zwei, drei Worte zu verlieren, Vrampi? Ich weiß nicht mehr, war das einen Tag vorher oder zwei Tage vorher hat sich mein Router verabschiedet. Ja, und so schnell kriegt man ja keinen Ersatz übers auf dem Wochenende. Ja, und dann habe ich überlegt, was machst du? Ja, Internetcafé ist bei uns hier in der Spielhalle, da hättest du Automaten alle im Hintergrund. Qualität vom Podcast. Und, ja. falls ihr euch jetzt wundert, warum ihr zwei Piepse gehört habt, die sind tatsächlich im Nachhinein reingekommen, weil der Vrampi zwei Wörter gesagt hat, die wir immer auspiepsen. Ja, da habe ich mir halt... Ja. Weiter. Nee, einmal hast du nicht ausgepiepst. Ja, ist das durchgegangen, René? Ach, ja. Schändisch. Bei ja? Tetris. Uh-huh. Nee, ich... Ja. Ja, so halb, glaube ich, habe ich ihn ausgepiept. Doch, da hast du es durchgehen lassen, wo wir gesagt haben, auf allen Punkt, Punkt, Punkt nee, Geräten. Nee, den habe ich ausgepiepst. Den habe ich definitiv ja, ausgepiepst. Ja, auf jeden Fall... Ja, ist egal. Ja, da habe ich überlegt, was machst du? Ja, habe ich den Waldmeister angerufen und halt gefragt, ob ich sein Internet benutzen kann. Ja, für die Zuhörer, die Folge 1 nicht gehört haben, oder Folge 2, wo wir das auch schon mal erzählt haben, Waldmeister ist ein Freund von dir, ne? Ja, ist auch im Gameboy Land Forum unter Waldmeister vertreten. Ah, alles klar. Mhm. Und ja, da bin ich dann halt mit meinem Computer da so 40 Kilometer hingefahren. Und dann haben wir versucht, da aufzunehmen. Was ja auch im ersten Moment nicht geklappt hat, da musste ich an seinen Rechner, musste ich da Audacity installieren. Oh Gott. Und dann haben wir von dem Rechner aus dann aufgenommen. Ja, da sprichst du übrigens gerade was an, falls sich der ein oder andere fragt, womit wir aufnehmen. Also jeder nimmt mit seinem Headset oder Billigmikro, ich habe ein Mikro für 2 Euro vom Flohmarkt hier, so ein Speedlink, was glaube ich 7 Euro kostet, wenn man es kauft. Vrampi hat ein Headset und Alexander hat, glaube ich... Für 120 Euro. Genau, Vrampi hat ein 120 Euro Headset und Alexander hat, glaube ich, ein recht vernünftiges Mikrofon mittlerweile, ne? Ja, das ist von T-Bone, ja. Ja. Ich könnte dir, glaube ich, auch bestätigen, die Gesprächsqualität ist, glaube ich, ganz gut, oder? Also, ja, doch. Kann mich das nicht beklagen, ja. Mhm. Nee, und ja, aufnehmen tun wir mit Outer City und so ein Spur-Backup machen wir dann auch mit einem Programm namens CallGraph. Da nehmen wir also uns alle nochmal auf, damit, falls bei einem die Tonspur wirklich mal kaputt geht oder so, dann können wir immer nochmal auf einen Kanal zurückgreifen, wo wir alle nochmal zu hören sind. Das ist ja, darf ich noch weiterreden? Ja, vielleicht. Weil das geht ja noch weiter, auch mit Headset. Ja. Und da haben wir ja auch festgestellt, dass mein Headset, immer wenn ich mein Gesicht bewegt habe, so Knackser gemacht hat. Stimmt. In Folge 1. Ja. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt in Folge 2 schon das Neue hatte oder noch das Alte. Ich glaube... Müsste ich ja, und dann habe ich mir halt das teure Headset gekauft. Damit nichts mehr knackst. Aber du hättest doch einfach nur noch dein Gesicht nicht bewegen dürfen. Ja gut, das ist natürlich schwierig. Der hat so 120 Euro gespart. Stimmt, ich erinnere mich, in Folge 1 muss man auch dazu sagen, die war glaube ich über 4 oder 6 Wochen im Schnitt, die Folge. Ja. Weil was da, schon, also wirklich, und da habe ich glaube ich fast jeden Knackser von Vrampi einzeln raus rausgearbeitet im Nachhinein und hab da auch, weiß ich nicht, da jedes also da das war glaube ich die aufwendigste Schnittfolge von allen, also das hat einfach gedauert, da wollte man es natürlich auch besonders gut machen, weil es eben Folge 1 war, klar ist, heute machen wir das auch noch, aber eben an einer oder anderen Stelle lässt man mal ein oder M drin, weil es einfach, weil man sich dann auch sagt, okay, da geht so ein bisschen der Fluss verloren manchmal, wenn man alles rausschneidet. Und ist okay, ist absolut okay. Ja, so läuft das eben bei uns, wenn da so eine Folge aufgenommen wird. Die Router-Problematik vom Frampi war ja nicht die einzige Widrigkeit gewesen. René, in Folge 1 meinst du jetzt? Ja, in Folge 1. René, du hast ja da auch was, kannst dir auch was erzählen, was da im Hintergrund bei dir... Ja. In Folge 1 war hier tatsächlich bei mir im Ort Schützenfest, was übrigens genau jetzt, wo wir aufnehmen, auch wieder der Fall ist, nur dass wir diesmal später aufnehmen, sodass wir Gott sei Dank nichts im Hintergrund hören. Aber hier lief tatsächlich mehrfach der Schützenzug vorbei, sodass wir teilweise bis zu einer Stunde Pause hatten während des Podcasts. Das weiß ich noch genau. Also wir mussten einmal eine halbe Stunde, einmal eine ganze Stunde, dann nochmal eine Viertelstunde und ich glaube, an zwei, drei Stellen hört man tatsächlich die Schützenmusik auch. Also da mussten wir Unterbrechungen ohne Ende machen. Es war wirklich zum Verzweifeln und ich glaube, ja gut, in Folge 1 war man natürlich auch noch nicht so, ja, was heißt gesprächig, ne? Das war halt der erste Podcast für uns alle oder zumindest in der Konstellation für uns alle. Das war echt so, okay, ich glaube bei Baseball oder bei Jakumann, da haben wir uns dann auch so ein bisschen, bei Jakumann war es. Jakumann, definitiv. Jakumann, ja. Bei Jakumann, da haben wir, das war ja so ein bisschen, wo ich mich mehr drauf konzentriert hatte und das Ding hatte Längen, Freunde. Das hatte Längen. Unglaublich. Das sollte eigentlich nur 10 Minuten werden. Das sollte nur 10 Minuten. Ja, das sollte nur 10, 5, es war, weiß ich nicht, 25, halbe Stunde. Ich meine länger. Ja, es war, glaube ich, sogar noch länger. Das war, ja. Ja. Da sind wir auch sehr ins Detail gegangen, muss ich sagen. Da sind wir schon richtig ins Detail. Wobei, das zeichnet unseren Podcast ja aus und haben wir ja auch eigentlich bis heute beibehalten, dass wir da immer mal versuchen, zumindest noch ein bisschen was Neues rüberzubringen für die Hörer oder mal eine japanische Originalverpackung den Text übersetzen lassen. Ja. Wo wir uns auch nochmal bedanken an alle, die da beteiligt waren und sowas macht dann natürlich auch, denke ich mal, den Hörern Spaß, dann einfach mal was zu erfahren, okay, was ich jetzt noch nicht 3000 Mal Super Mario Land, nicht zum 10. Mal Tetris und wobei mir gerade einfällt, bei Tetris haben wir auch nicht so alles besprochen. Das war, glaube ich, Folge 2, ne? Tetris war Folge 2, ne? Ja, ich habe mich drauf versteift. Aber ich denke mal, um Tetris wirklich allumfassend gerecht zu werden, hätten wir ein Special machen müssen. Ja. Tetris als ein Teil von mehreren Teilen in einem regulären Podcast, das ist schon sehr schwierig. Wobei der Tetris-Teil, glaube ich, über eine Stunde ging. Über eine Stunde ging, ja. Man hätte aber ohne Probleme wahrscheinlich auch 2 Stunden. Ich glaube, das Original war doch 2,5 Stunden, ne? Ja, das war natürlich eine Stunde fast Monolog von dir drin war, Frampi. Ja. Was wir dann im Nachhinein, glaube ich, dann auf zwei, wo die Zuhörer dann diese Musik mit dem schnell gesprochenen, mit der schnell gesprochenen Geschichte von Tetris hören können. Das war lustig. Das war ursprünglich eine Stunde lang Monolog mit ab und zu eine Frage von Alexander und mir und da haben wir im Nachhinein gesagt, sehr viel Information, aber für einen Podcast zu viel. Zu viel, ja. Und das haben wir dann im Nachhinein dann tatsächlich eine Woche später, glaube ich, war es sogar erst, haben wir das dann nochmal eingesprochen, eingerappt oder wie man es auch nennen will. Und das war auch furchtbar, Freunde. Also, das hat auch gedauert. Aber ich fand's witzig, muss ich sagen. Ja, aber da haben wir auch wieder drei Stunden gebraucht für zwei Minuten 30, um das einigermaßen abzutimen. Aber wir haben ja auch viel Lob dafür bekommen auf diversen Treffen und so. Ja. Haben sich sehr viele dafür ausgesprochen, endlich mal was Neues, endlich mal was interessant ist in dem Podcast. Ja, und das haben wir, das haben, nein, nicht in unserem Podcast, sondern allgemein einfach. Achso, okay. Und das haben wir auch mit dem WM-Special, glaube ich, nochmal so ein bisschen aufleben lassen. Und ja, stimmt, da können wir ja auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern, weil tatsächlich einige dachten, Vrampi wäre bei dem Podcast angerufen worden, beziehungsweise nicht dabei gewesen. Oder einige haben sich gefragt, okay, warum war Vrampi nicht dabei? Letzten Endes war Vrampi den ganzen Podcast über dabei. Ja, also nur mikrostumm. Genau, er war nur auf stumm und die Stellen, wo man meint oder wo er vermeintlich von uns angerufen wird, das ist tatsächlich alles im Nachhinein passiert. Er war ganz normal auf der Skype-Leitung, wie jetzt auch. Und hab auch zwischendurch unterbrochen, wenn irgendwelche Fehler gewesen sind. Genau, so ist es. Und das Telefonklingeln und das Abheben und dass er so ein bisschen wie aus dem Telefon spricht, wurde alles im Nachhinein bearbeitet. Also der Vrampi war ganz normal bei uns, keine Sorge. Nur Vrampi ist nicht der größte Fußballfan, deswegen hat er sich da so ein bisschen zurückgenommen bei dem Spiel, aber letzten Endes fanden wir es ein toller Gag. Wobei man auch sagen muss, die Geschichte zu dass Vrampi tatsächlich in Brasilien hier in Deutschland an den Strand fährt. Mhm. Die Geschichte haben wir uns ausgedacht, bevor ARD und ZDF mit dieser Geschichte um die Ecke kam und von da berichtet hat. Von der Ortschaft. Ja, ja, du wusstest aber schon sehr viel früher davon, bevor es im Fernsehen, bevor die auch auf die tolle Idee kamen, dahin zu fahren. Insofern, nur leider kam unser Podcast natürlich erst zum WM-Finale raus, sodass der ein oder andere vielleicht dachte, das haben die sich jetzt angeguckt. Nein, haben wir nicht. Das war von langer Hand geplant und wir wollten es dann aber auch nicht mehr ändern. Hatten wir nicht sogar vor dem ersten Spiel aufgezeichnet? Ja, haben wir vor dem ersten Spiel? Ja, ich hab mich immer gefragt, ne, nach jedem Spiel, warum kommt der Podcast nicht raus? Warum kommt der Podcast denn nicht raus? Die WM ist doch bald vorbei und. Doch, stimmt. Dann haben sie das kann sein. Dann haben sie doch unentschieden gespielt und. Da habe ich so gedacht, ja, es kann doch sein, dass die jetzt rausfliegen. Warum kommt der Podcast nicht raus? nicht stimmt, du hast recht. Wir haben vor der WM sogar aufgenommen schon. Ja. Da hast du vollkommen recht. Deswegen haben wir zwischendurch auch nie irgendwelche Ergebnisse erwähnt und nur gesagt, ich glaube, da freuen sich einige über den Sieg oder sowas, aber nie irgendeine Mannschaft genannt. Das war ganz... Das sind immer so Sachen, da muss man halt reagieren drauf, wenn man sowas vorher aufnimmt, was natürlich der Fall ist. Wir können nicht zur WM, zum WM-Finale rauskommen und das Ding am gleichen Tag aufnehmen. Das würde bei unserem Arbeitspensum einfach nicht funktionieren. Das kriegt man so schnell nicht geschnitten. Es sei denn, selbst wenn wir die Originaltonspur hochladen würden, so wie sie war, dann wird es hochladen länger dauern. Da 6 Stunden hochladen, das wäre auch nicht super. Und das wird sich auch keiner anhören. Nee, nicht wirklich so. Das wird sich, glaube ich, auch niemand antun. Welche Folge hat euch denn am meisten Spaß gemacht? So, vielleicht entweder inhaltlich oder wo ihr sagt, da war es besonders witzig. Ja, die WM-Folge, weil da muss ich ja nichts sagen. Und nichts recherchieren. Nee, aber sonst die Tetris oder der Tetris-Part. Ja. Weil da habe ich mich ja wirklich ins Zeug gelegt. Ja, stimmt. Da muss man echt sagen, da hat Vrampi richtig reingehauen mit der Recherche. Naja gut, Tetris ist ja nun mal sein Metier. Und wie sieht's bei dir aus, Alexander? Also meine Lieblingsfolge war auf jeden Fall das Geburtstagsspecial zum Gameboy. Mhm. Ja gut, die war auch noch gut. Weil es war halt irgendwie schön zu erleben, dass man auch mal andere zu Wort kommen lassen kann, ja, dass wir Gäste hatten, die auch genauso wie wir Erfahrungen in ihrer Jugend oder bisweilen heute, ja, mit dem Gameboy sammeln und Spaß dran haben, und das war halt irgendwie eine schöne Diskussion, die da auch entstanden ist. Es wurden natürlich auch viele Monologe geführt, aber also es war hochinteressant, was man da teilweise erfahren hat. Und jeder, der sich dieses Special noch nicht angehört hat, Leute, hört euch das an. Super interessant. Ja. Und für diejenigen, die sich nicht bis ganz zum Ende angehört haben, die also schon nach der Verabschiedung oder nach den Credit-Hinweisen aufgehört haben, da kommt noch was. Mhm. Einfach, da kommt noch ein paar Minuten was. Ganz interessant für Leute, die Fastball 2000 mögen. Einfach mal reinhören. Da wird noch zwei, drei interessante Sachen erzählt. Ja. Im Outtake kann man ja gar nicht sagen. Es ist sogar nach und nach im Outtake. Ja gut, wir haben es ja auch getrennt aufgenommen, ne? Ja, richtig. Richtig. Weil da wenn wir mit den Gästen geredet haben, haben wir mit denen ja noch normal ein bisschen weiter geredet. Genau, und da fanden wir das so gut und dann haben wir es dann letzten Endes noch hinten dran gehangen, weil es einfach chronologisch passte es einfach nicht mehr. Das hat man nicht mehr zusammengeschnitten gekriegt, weil wir da eine Unterbrechung drin hatten, aber hinten dran fügen konnten wir diesen Part dann doch noch. Und das Geburtstagsspecial fand ich auch sehr, sehr gut. Und ich fand auch, ganz ehrlich, also, über Folge 1 kommt nichts, aber die war natürlich auch ziemlich langatmig. Also da hätte man wirklich letzten Endes vielleicht doch ein, zwei Stellen kürzer machen müssen. Aber ansonsten glaube ich, fand ich noch eigentlich Folge 3 ganz gut. Wo wir über, was war es, Battleship, Hey Young Alien und Hudson auch gesprochen haben. Genau, ja. Mhm. Ja, da wieder sein Spiel so ungefähr. Genau, mhm. das fand ich ganz spannend und auch das, weil das war so der ausgeglichenste Podcast. Also so jeder hatte mal so sein Thema. Ja. Und es waren auch, finde ich, ganz unterschiedliche Spiele. Also bei dir ein Jump'n'Run-Spiel, bei Vrampi war es eben Schiffe versenken. Mhm. Ja. Zu welchem Spiel, zu welchem Genre gehört das eigentlich? Ja. Taktik? Strategie, Taktik, ja. Ja. Mhm. Stimmt. Ja. Mhm. Und bei mir war es ja eben, weiß ich nicht, Hey Yankee Alien ist so, Action, Schwierig. Schwierig. Wie heißt das? Trap? Wie heißt das Game? Trap? Achso, Trap Games. Trap. Ja, ich weiß was. Trap wie Falle, genau. Aha. Trap in. Trap. Trick and Trap? Nee. Ja, glaube ich. Da gibt es aber nur drei Spiele drin in dem Genre allgemein. Und Hengi Hayanku Alien oder Heyanku Alien. Ja. Gehört halt dazu. Ja. Ja, das fand ich ganz, ganz spannend. Ja, und wie gesagt, klar, das Geburtstagsspecial war eben interessant, weil wir erstens so viele Gäste haben, wo wir aber wirklich im Grunde nichts vorbereitet haben inhaltlich. Mhm. Also bis auf das Interview, das war übrigens eine Katastrophe. Also nicht das Interview selbst, aber die Aufnahme, ja. Die Aufnahme, schönen Gruß hier nochmal an Johnny Mel, also das wir waren ja wirklich gar nicht vorbereitet, Alexander. Nee, nicht nur das, wir haben uns ja sogar unverschämterweise verspätet zu dem Interview, weil wir waren vorher noch in Düsseldorf auf dem Flohmarkt gewesen, haben prima Schnäppchen gemacht, ja, und haben irgendwie so ein bisschen die Zeit aus den Augen verloren. Ne? Ja, das war echt peinlich. Und dann haben wir uns einen zusammengestattet, meine Herren. Gut, das meine war Güte. Furchtbar. Ja, deswegen ist das Interview auch so geschnitten. Also das ließ sich ja gar nicht vermeiden. Und mit unserer Nervosität haben wir dann Johnny Mill auch so ein bisschen angesteckt, meine ich zumindest, sodass er dann auch nicht mehr wusste, wann er überhaupt antworten sollte oder wann wir mit unseren Fragen mal fertig waren. Ja. Weil wir ja auch immer so Bandwurmfragen stellen. oder Fragen, wo man zwei Antworten drauf erwartet. Und Das ging sowas von in die Hose, aber letzten Endes ist es dann doch ein gutes Interview geworden. Ja. Ich glaube, wir sollten öfter Interviews führen, um einfach so ein bisschen auch die Übung zu bekommen. Ne? Ein bisschen Routine. Ja. Naja, wir könnten ja mal den Frampi interviewen. Ja, interviewt mich mal jetzt. Jetzt? No. Ja. Wir sind ja gar nicht vorbereitet. Ja, über welches Thema? Aber wollen wir den Zuhörern auch mal erklären, dass wir einen Giftschrank haben? Ja, tatsächlich, gerade mal ein Jahr dabei als Podcast. Wie viele Folgen haben wir? Sechs Folgen haben wir draußen, ne? Mhm. Und, oder sechs Podcasts, sagen wir es mal so. Ja. Mit Folgen ist man ja immer, wie wir am Anfang gehört haben, immer falsch dabei. Specials und Folgen insgesamt, so sechs Stück. Und wir haben aber tatsächlich einen Giftschrank, wo sich ja, nicht eine ganze Folge, aber ein Drittel einer Folge befindet. Das, ja, also das war ein Ding. Wir haben das Spiel Megalith besprechen wollen, oder wir haben es besprochen, letzten Endes. Und wir hatten super Diskussionen, warum das Cover so und so aussieht, warum die Story dazu nicht passt. Wer das Spiel Megalith jetzt nicht so auf dem Schirm hat, ist so ein Puzzler, ne? Und so ein Puzzle-Strategiespiel, sag ich mal. Und da haben wir uns wirklich tolle Diskussionen gehabt. Und im Nachhinein ist uns dann aufgefallen, das war aber das einzige Spiel, wo wir alle drei leider zu dem Zeitpunkt keine Spielanleitung hatten. Wir hatten also das Spiel, wir hatten es gespielt, wunderbar, wir hatten die OVP, aber oder Bilder von der OVP, aber wir hatten eben nicht die Spielanleitung. Und das Blöde war, dass unsere größte Diskussion, die so, sag ich mal, 20 Minuten ging, ich glaube, da ging es sogar um das Geschlecht der Hexe, die auf dem Cover ist oder sowas. Also es war sehr skurril, nenne ich es mal. Mhm. Da. Und ja, also wir hatten uns versprochen, dass wir aus der Anleitung heraus etwas mehr Hintergrund zu der Geschichte, zu der eigentlichen Geschichte erfahren. Das ist uns nicht gelungen. Auch der Rückentext auf der OVP, der war auch nicht so sehr aufschlussreich. Und schlussendlich hat der Held, so wie wir ihn steuern in dem Spiel, der so ein bisschen aussieht wie eine Tomate oder eine Kartoffel, einfach nur so ein rundes Etwas. Und der war überhaupt nicht wiederzuerkennen auf der Vorderseite der OVP. Ja. Ja. Also, auch das war eine offene Frage, wen steuern wir da überhaupt im Spiel und welche Parallele ergibt sich zu dem Zauberer oder zu der Hexe auf der OVP? Das konnten wir einfach nicht verifizieren. Und bevor wir da irgendwie was in die Welt hinaus posaunen, was unterm Strich vielleicht keinen Fuß hat, ja, dann, ja. Stellt man das doch lieber zurück, ja? Ja, dazu muss man ja sagen, wir haben es ja eben alles aufgestellt in dem Podcast und größtenteils war es sogar richtig, aber eben ein entscheidender Punkt, den kann man jetzt gar nicht mal so genau bestimmen, aber ein entscheidender Punkt war dabei, wir haben dann nämlich später die Spielanleitung noch von jemandem überprüfen lassen, bevor der Podcast rausging und da war es eben so, dass das ein Punkt drin war, den wir diskutiert haben, wo wir uns festgelegt haben und der war einfach sowas von falsch, hätte man die Anleitung gehabt. Und da haben wir gesagt, nee, das kann man auch nicht mehr rausschneiden, weil dann wäre die Hälfte der Diskussion im Grunde hinfällig gewesen. Und daher haben wir dann tatsächlich unseren Giftschrank zum ersten Mal befüllt mit Megalith und das Spiel werden wir aber bestimmt noch irgendwann noch mal besprechen, dann aber jeder mit der Anleitung in der Hand. Aber an dem Beispiel können zum Beispiel die Zuhörerinnen und Zuhörer gut erkennen, dass es uns schon wichtig ist, detailliert zu berichten und aufzuklären. Wir hätten das natürlich auf einem viel geringeren Niveau durchboxen können, das Spiel. Da hätten wir nun mal irgendwie jetzt von der Tomate oder von der Kartoffel gesprochen, mit der man im Spiel lustig Steine hin und her bewegt und verschiebt, ja. Auf dem Niveau kann man natürlich auch einen Podcast irgendwie abhandeln oder ein Spiel abhandeln, ja. Aber das ist natürlich nicht unser Anspruch. Und deswegen sagen wir, selbst wenn wir jetzt eine halbe oder eine Dreiviertelstunde diskutieren in einem Spiel, es ist uns nicht wert, das zu veröffentlichen, wenn wir uns nicht sicher sein können, dass das, was wir sagen, auch tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und wenn es nur an einer Anleitung fehlt, die muss halt her. Ja, solange es uns natürlich auffällt. Also wir haben, ich glaube, zwei, drei Sachen haben wir, glaube ich, auch gesagt in diversen Folgen, die dann, ja, was heißt nicht richtig sind, aber wo, die man so die vielleicht missverständlich waren. Aber letzten Endes setzen wir uns dann mit demjenigen, der uns darauf hinweist, auch meistens in Verbindung und erklären es. Oder was heißt meistens immer? Denn wer uns eine Frage stellt, der kriegt auch eine Antwort. Sei es per Mail, per Kommentar auf YouTube. Also wer eine Frage stellt oder Fragen zum Podcast hast, der kriegt von uns immer eine Antwort. Und wir besprechen das. Wir besprechen die Antwort, es sei denn, die ist irgendwie vollkommen klar. Besprechen wir die auch vorher hier in der Runde immer noch durch, bevor wir antworten und dass das auch für alle in Ordnung ist, was da geantwortet wird. Und da kann man sich also sicher sein, dass man eine Antwort bekommt, wenn man an uns schreibt. Ja, an der Stelle natürlich ein Aufruf an alle. Stellt Fragen. Stellt oder Fragen, was? Kommentiert, gebt Kommentare ab unter den YouTube-Videos, ja, bei uns auf dem Blog. Würde uns sehr freuen. Ja, genau. Wir haben im Prinzip eigentlich noch keine negative Kritik richtig bekommen, oder? Richtig negativ nicht. Also klar, dem einen hat natürlich die eine Folge besser gefallen als die andere. Aber ja, das ist klar. Das liegt natürlich dann an dem Spiel, aber also oder in der einen Folge hat man mehr Kommentare bekommen und jetzt zum WM-Special, da war aber für viele, glaube ich, auch einfach das Thema Fußball, da war dann die Luft raus, glaube ich. Ja. Dass sich die Leute dann gesagt haben, oh nee, also jetzt nochmal Fußball, nochmal anderthalb Stunden, nur ein Spiel, Nintendo World Cup. Aber da sage ich mal so, jetzt ist Herbst, die Tage werden länger, die Abende werden kälter. Kurz. Da kann man sich das nochmal reinziehen. Ja, warum nicht? Ja, ja. Wer also bisher noch nicht den WM-Podcast gehört hat, einfach mal reinziehen, da erfährt man noch spannende Sachen über Nintendo World Cup, die man, also ein paar Sachen wusste man bestimmt noch nicht. Dass man kein Sushi essen sollte, ne? Ja, genau, warum man kein Sushi essen sollte vor dem Fußballspielen, das erfährt man in diesem Podcast. Und ja, es hat was mit dem Gameboy-Spiel zu tun. Ich hätte mal die Kamera laufen lassen sollen während des Podcasts und nur mich aufzeichnen, wie ich mich zwischendurch scheckig lache. Ja, sehr schön. Sehr lustig. Schön. Nee, aber wirklich so negative Kritik haben wir eigentlich nie bekommen. Also höchstens mal, ja, okay, das Spiel vielleicht ein bisschen zu lang oder so gewesen, aber Es gab ja auch nie einen großen Anlass für eine negative Kritik irgendwie. Ich meine, wir geben uns ja alle große Mühe irgendwo auch und versuchen auch die einzelnen Episoden oder Folgen jetzt so ein bisschen aufzulockern und also auch zumindest so zu gestalten, dass für jeden etwas dabei sein könnte, dass sich jeder irgendwo ein bisschen auch wiederfindet. Also ich wüsste jetzt nicht, dass uns da irgendwie mal was ganz Doofes passiert wäre, was man unbedingt kritisieren müsste jetzt. Einer hat ja mal in Folge 1 von Hetzer kritisiert, aber das war ja, da hatte ich schon das Neue gekauft gehabt halt, ne? Ja, gut, bei Folge 1, da war klar, dass wobei die Kritik natürlich am intensivsten war, also Kritik sowohl positive als auch, sag ich mal, sachliche Kritik, noch nicht mal negativ, einfach sachlich, dass man sagte, Rampi könnte ein bisschen mehr reden, hat sich ja mittlerweile deutlich in Richtung positiv verbessert, denke ich mal. Also. Ja, und dann wollen wir noch über den Fehler in Folge 2 reden, was uns da passiert ist. Müsstest du... wo die Zacken drin gewesen sind. Oh ja, ja. Wo du die Notfallspuren nehmen musstest. Ja, stimmt. Stimmt, wer sich wundert, warum Rampi sich so ein bisschen anders anhört als wir in Folge 2. Ja, nee, erst höre ich mich doch normal an und auf einmal ist die Qualität von mir ganz anders. Stimmt, ja, stimmt. Da ist dem Rampi dann leider irgendwas zwischen Headset und Aufnahmeprogramm wie soll man es sagen, Ausschläge auf der Tonspur verursacht, beziehungsweise Kratzer oder Klacken oder so, und da hatten wir ein durchgängiges, das, was man jetzt gerade gehört hat, das so ein durchgängiges Klacken so gegen das Mikro, also es war wirklich unfassbar, und da mussten wir dann tatsächlich auf unsere ja, unsere Sicherheitsspur zurückgreift. Und deswegen klingt da Vrampi so ein bisschen anders. Ich glaube, der Alexander, du auch, oder? Nee, das war in einer anderen Folge, glaube ich. Du warst das doch. Wo, das war aber jetzt eine andere Folge. Richtig, das? Folge 3 war das. Wo du auf dem Desktop gespeichert hast. Richtig, richtig. Für alle, die Audacity, also das Aufnahmeprogramm, auch benutzen, nicht unbedingt auf dem Desktop speichern die Spur. Das ist nicht das Beste, zumindest nicht unter Windows. Ja, da ist die Spur tatsächlich weg gewesen. Es war in Folge 3, genau. Und da haben wir eine Stunde lang schon aufgenommen gehabt und dann war die Spur weg und dann mussten wir die Ersatzspur nehmen und da hört man es aber tatsächlich. Da ist, glaube ich, ab Minute 50 oder so, glaube ich, nehme ich dann wieder mit der normalen Spur auf und das hört man dann auch im Podcast. Da ist die Spur dann etwas klarer in der zweiten Hälfte. Aber ja. Also wir haben auch mit technischen Problemen zu kämpfen. Ja. Ja. Das ist es. So ist es. Aber das macht nun mal so ein Podcast aus, dass man da auf alle Widrigkeiten gefasst sein muss. Oh. Ja. Was haben wir denn noch? Außer, dass wir öfters Handy rufen, weil wir irgendein Handy immer hören in der Telefonleitung. Ah, das bist doch meistens du, der das ruft, oder, Frampi? Ja, weil ich das immer sofort höre. Okay. Ja, stimmt. Aber ich habe kein Handy, also kann ich es nicht sein. Ja, das ist alles sehr dubios, weil in der Regel haben wir unsere Handys ja auch alle zumindest ausgeschaltet, wenn nicht sogar in einem anderen, ganz anderen Raum liegen, ja. Also, na, ich weiß nicht, diese Interferenzen, wo die herkommen. Ja, aber es hört man kennt das doch, wenn man Handy an Lautsprecher halt geht und das kommt ein Anruf kurz vorher, da hört man doch diese komischen Geräusche. Ja, ja, diese Geräusche sind das meist immer. Komische. Ja. Oh ja. Klärt sich vielleicht auch irgendwann mal auf. Ja, das ist der Gameboy-Geist. Oder schwört doch Außerirdische. Ja. Das ist das Hey Yankee Alien. Wahrscheinlich. Okay, jetzt wird's zotig. Jetzt müssen wir mal wieder zurück auf unseren. Ja, wieder ernst werden. So. Ja, jetzt müssen wir mal. So, vielleicht noch mal eine Frage an euch beide. Am besten nacheinander beantworten ist immer so das Beste. Ja, genau, solche Witze, und jetzt habt ihr schon wieder wahrscheinlich ein Auspiepen gehört, solche schlechten Witze, ich wiederhole diesen Satz nochmal gerne, solche schlechten Witze schneiden wir normalerweise raus, aber den lassen wir jetzt einmal drin, also die Frage bitte nacheinander beantworten. Hättet ihr denn gedacht, dass wir ein Jahr durchhalten nach der ersten Folge? Also ich hab's fest gehofft. Und ich bin auch tatsächlich davon ausgegangen, dass wir es durchhalten. Weil wir sind ja mit einer bestimmten oder mit einer ziemlich starken Euphorie in dieses Projekt-Podcast eingestiegen. Und selbst wenn wir die Abstände verringert hätten, also zum Beispiel nur 3 geschafft hätten innerhalb eines Jahres oder vielleicht sogar nur 2, das Jahr hätten wir voll gemacht. Ja. Wie es dann nach diesem Jahr ausgesehen hätte, das wäre dann eine andere Sache. Aber ich denke, wir sind alle sehr motiviert. Es macht uns Spaß. Ich denke, das ist auch die Hauptsache. Und wir finden immer wieder eine Möglichkeit, uns zusammenzufinden und eine neue Folge rauszuhauen. Also, ich war da eigentlich guter Dinge gewesen. Vor allem auch direkt nach der ersten Folge, weil wir gesehen haben, dass die Aufrufe, die waren ordentlich gewesen, die Downloads-Raten, die waren ordentlich gewesen. Also, wir sind ja irgendwo angekommen, auch mit der ersten Episode. Ja. Das ist ja so eine kleine Bestätigung, das ist so eine Motivierung, dass man einfach dann auch am Ball bleibt und weitermacht. Hm? Ja, und du, Rampi? Ja, ich habe mir gedacht, ja, lass mal erstmal eine Folge machen und mal gucken, wie die ankommt. Ja. Weil, ich kenne das ja, ich bin ja länger in der Retro-Szene und da kenne ich das von Projekten, die machen einen Podcast oder eine Folge nur und dann ist vorbei. Mhm. Weil der entweder so grottenschlecht geworden ist und so. Ja, und ich hatte ja keine Erfahrung. Oder wir alle ja nicht, deswegen war ich erstmal skeptisch, wie die erste Folge wird. Ja. Und nach der ersten Folge denke ich wohl so, dass wir so 10, 20 Jahre machen. Optimist. Ja. Bis dorthin die Themen nicht ausgegangen sind. Nö, ja, es gibt genug Gameboy-Spiele. Ja. 20 Jahre. Ja, obwohl, wir, pro Jahr schaffen wir ja nur, weiß ich nicht, 12, 15 Spiele. Aber das lässt ja hoffen, dass wir noch ein paar Jahre hier Spiele auf Vorrat haben. Also, wobei wir auch schon teilweise nur in den 6 Folgen teilweise schon Spiele noch mal zumindest kurz besprochen haben oder noch mal drauf referenziert haben. Insofern, glaube ich, geht da der Stoff erstmal nicht aus. Zu dem, was wir demnächst auch dann mal machen werden, wir haben noch kaum über die Hardware gesprochen, über Peripheriegeräte, Super Game Boy wird auch noch ein Thema werden. Game Boy Kamera wahrscheinlich. Game Boy Kamera, ganz großes Thema. Dazu müssen wir auch den Zuhörern sagen, dass es nicht allzu viel Original Game Boy Hardware gibt. Also können wir auch nicht so viel in den normalen Folgen davon aufnehmen, weil es gibt zu wenig davon. Dann würden wir 5 Folgen nur Hardware machen und dann ist es vorbei. Ja, nee, das stimmt. Also, so klar, Zubehörteile kann man auch nicht sehr lange drüber reden. Also ein Vierspieleradapter, ja gut, worüber will man da groß reden? Klar, den gibt es. Da gibt es so und so die Spiele für. Dann gibt es den Faceball 2000 Spaß noch. Und ansonsten ist da jetzt über den Vierspieleradapter auch nicht viel zu sagen, sag ich mal. Also da muss man dann immer gucken. Wahrscheinlich werden wir so ein paar Sachen in einer Folge zusammennehmen, denke ich mal. Ne? Also so Vierspieleradapter, Linkkabel. Und wer sich fragt, was kann man denn über Linkkabel erzählen? Oh, Freunde, da kann man was zu erzählen. Das kann ich jetzt schon sagen. Allein schon, wie man öfter die Fragen hört, warum funktioniert denn mein Game Boy Color Linkkabel nicht in meinem Game Boy Advanced und sowas? Oder umgekehrt. Also das gibt's alles, ne? Also da gibt's einiges noch zu erzählen, was wir in den nächsten Jahren in Angriff nehmen können. Aber so das letzte Jahr war schon spannend. Ja, vielleicht sollte ich die Frage auch noch beantworten, auch wenn sie keiner gestellt hat an mich. Also ich dachte, ja, warte so nach mal. Der, ich stelle dir die Frage. Genau. So läuft das übrigens auch echt. Frage denn? Die ist schon eine ganze Weile her, nämlich die Frage, ob ihr gedacht hättet, dass wir nach der ersten Folge noch ein Jahr durchhalten. Also nach der ersten Folge dachte ich, ja. Können wir schaffen, aber nein, die Folgen müssen sowas von kürzer werden, dachte ich, weil das einfach so ein Geschnibbel war, so ein Geschneide von den Tonspuren, dass ich mir dachte, also das müssen wir mindestens um ein Drittel reduzieren, damit wir das schaffen, aber letzten Endes haben wir uns ja dagegen entschieden und es war, glaube ich, auch die richtige Entscheidung, dass wir gesagt haben, nee, wir sprechen nun mal 1,5 Stunden über 3 Spiele oder jetzt wie beim WM-Special 1,5 Stunden über ein Spiel. Und dann machen wir das so und dann ärgern wir uns auch nicht nachher, dass wir vielleicht dies und das vergessen haben, auch wenn das schon öfters mal der Fall war, aber nie so, dass man sagt, oh nee, also da müssen wir nochmal deutlich nachlegen oder so. Also letzten Endes war es eine gute Entscheidung bei dem 1,5 Stunden zu bleiben. Wobei das jetzt auch keine feste Größe ist, muss man sagen. Also mal hat es ja 1:45 der Podcast, mal ist er 3:45 unser Geburtstag. Ja, wir machen die Folgen halt so, wie wir lustig sind. Ja, also wie es halt gerade so passt. Genau, da gibt es nichts. Wir schneiden keine wichtigen Informationen weg und damit hat sich das. Ja. Weil anfangs war ja die Idee mit der CD, aber das hat sich ja erledigt mittlerweile, glaube ich, ne? Ja, das hat sich im Grunde von der Länge her. Wir hatten zu Anfangs geplant, eventuell irgendwann mal die Podcast-Folgen auf CD rauszubringen. Man ist ja immer größenwahnsinnig bei solchen Projekten am Anfang und denkt, ach, vielleicht will das dann einer haben. Ja, klar, wer will es nicht noch auf CD haben, wenn das nicht kostenlos schon im Internet kriegen kann? Ist ja völlig logisch. Soweit denkt man ja bei sowas gar nicht. Und dann, aber das hat sich dann eh schon erledigt, allein schon qualitätsmäßig, auch wenn man uns ziemlich gut hören kann, aber dann hätte man wirklich alles in super sauber aufnehmen müssen und schneiden müssen und dass man es dann wirklich auf CD noch einen, sag ich mal, einen Mehrwert hätte gegenüber der Download-Version. Und das ist einfach, das wird es bestimmt irgendwann mal geben, eine Folge auf CD oder auf irgendeinem anderen portablen Medium, nenne ich es mal. Das werden wir bestimmt irgendwann mal machen, die es dann auch nur da gibt und nicht online, aber das sind halt so Ideen, die man halt hat am Anfang von so einem Projekt und dann merkt man nach der ersten Folge, oh, wir sind anderthalb oder, weiß ich nicht, eine Stunde 45 dran. Nee, glaube ich, klappt nicht mehr. Das passt irgendwie vor der Zeit nicht mehr so ganz. Ja. Und, haben wir eigentlich schon mal darüber geredet, wie wir überhaupt zustande gekommen sind, wir drei? Das könnten wir tatsächlich. Das wurden wir mal in dem Interview gefragt, aber nur, das haben wir aber nur mit einem Satz mal. Ja, wie ist es dazu gekommen? Also, wir an sich ist der Podcast aus einem anderen Projekt entstanden. Und zwar aus einem niemals leider nicht veröffentlichten Gameboy-Magazin. Was sag ich mal so, ja, kurz vor der Veröffentlichung kann man jetzt, ja, doch kann man schon sagen. Also, Veröffentlichungstermin stand noch nicht fest, hat man auch nie ausgegeben, Gott sei Dank. Also, ich hatte mich nur gemeldet gehabt, dass ich da ja eventuell mal so Retro-Berichte, also von Treffen mitmachen, richtig. Beisteuern wollte. Ja, genau. Hatte ich aber auch noch nicht dazu gesagt gehabt. Nee, Alexander und ich waren da schon sehr, sehr lange dabei mit diesem Magazin und auch noch jemand anders, wo ich jetzt nicht weiß, ob ich den Namen nennen kann, darf, soll. Insofern trotzdem viele Grüße, du weißt, wer gemeint ist. Und letzten Endes ist es aus verschiedenen Gründen nicht veröffentlicht oder konnte es nicht mehr veröffentlicht werden. Das war schon recht niederschmetternd, sage ich mal. Das war einfach schade, weil da war fast ein Jahr Zeit reingeflossen ist und qualitativ war das Ding, sage ich mal, das war schon richtig. Also inhaltlich war das wirklich sehr, sehr gut. Also ich glaube, das kann Alexander auch bestätigen, weil du warst ja auf dabei. Auf alle Fälle, ja. Ja. Also ja. Das war schon richtig gut. Aber manchmal hat es halt nicht sein sollen und ich glaube, das war Ende wann war es? Anfang 2013 haben wir das sozusagen die Arbeiten eingestellt am Magazin, glaube ich, ja. Und da müsste ich jetzt nachgucken, aber ich glaube im Juni oder Juli, glaube ich, kam die Idee zu dem Podcast wieder auf, muss man sagen. Denn wir hatten den Podcast, glaube ich, sogar parallel, oder wir hatten einen Podcast parallel mal zu dem Magazin, glaube ich, geplant gehabt. Oder zumindest mal die Idee aufgeworfen. Und im Juli ist dann die Idee irgendwie wie zwischen Alexander und mir wieder aufgekommen. Ich weiß gar nicht, hattest du mich angeschrieben deswegen? Oh, du, das ist schon oder so lange her. Ich weiß auch gar nicht, ob wir die Idee Podcast seinerzeit, während wir noch am Magazin gearbeitet hatten, überhaupt aufgegriffen hatten. Also es war dann wahrscheinlich nur irgendwie ein Gedanke gewesen, den man mal so... Das war ein Gedanke, ohne, sag ich mal, mit einer konkreten Absicht jetzt erst einmal. Weil das Magazin hat ja damals für uns im Vordergrund gestanden, dass ja die ganze Arbeit erstmal reingeflossen. Und nachdem das vom Tisch war, ich denke, das war auch so eine Art Anker, an dem man sich irgendwie festhalten konnte. Weil wir waren ja, sag ich mal, euphorisch. Wir wollten irgendwas produzieren, irgendeinen Content produzieren. Und das Magazin ist nun mal jetzt weggefallen in dem Moment. Und dann sind wir aber auch relativ fix, meine ich, zu dem Entschluss gekommen, ja, wir machen einen Podcast. Meine ich. Also da war, glaube ich, nicht viel Zeit irgendwo. Natürlich hat es eine Menge Zeit gefordert, bis tatsächlich die erste Folge online gegangen ist, weil das natürlich eine Menge Vorbereitungszeit auch bedurfte, ja, dass wir uns da zusammen erstmal ein Konzept erarbeiten mussten, ja. Das sind nochmal einige Monate ins Land gegangen, aber dann irgendwann. Und dann hast du die Bewerbungen ausgeschrieben, ne? Stimmt, im Gameboyland-Forum als erstes. Ja, wo ich mich dann halt drauf gemeldet habe. Ja. Ja. Stimmt, da hatten wir dann einen dritten Mitstreiter gesucht. Mhm. Wir hatten zwar ein, zwei Leute angefragt. Da hoffe ich, dass die vielleicht irgendwann dann in Zukunft mal Zeit haben. Auch hier einfach diejenigen wissen, wer gemeint ist. Vielleicht habt ihr dann in Zukunft mal Zeit, einfach als Gast dabei zu sein, hier bei unserem Podcast. Aber das, gut, ja, und dann kam der Rampi, ne? Es ging ja damals auch darum, einen festen Podcast-Redaktionskreis zu bilden. Zu zweit, sage ich mal, wäre das mit Sicherheit langweiliger geworden. Nicht nur das, weil man einfach dann nur zwei unterschiedliche Stimmen gehört hätte im Podcast, sondern da wäre ja auch wesentlich mehr an uns hängen geblieben, was die Vorbereitung angeht. Also bei drei Personen, man mag also wirklich sich das nicht vorstellen, wie das entlastend auch wirken kann. Ja. Ja, ich habe jetzt gerade mal nachgeguckt in tatsächlich in meinen E-Mails und ja, im Grunde Start zu der Idee-Podcast war 18.04.2013. Okay. Da hatte ich dir ein Audio-Intro-Test mit einfach nur einem, also ich hatte dir eine MP3 geschickt, wo ich, glaube ich, nur, einfach nur eine Begrüßung gesprochen hatte und geschrieben hatte, der Aufwand hält sich, denke ich, in Grenzen. Ja, ja. Da können wir nach einem Jahr sagen, nein, der hält sich sowas von nicht in Grenzen. Ja. Bin wieder da. Hä? Ja. Warst du verschwunden? Ja, Skype hat gerade auf einmal die Verbindung zu euch beiden gekappt. Ah, okay. Ja, so kriegen die Hörer auch mal mit. Das passiert uns lustigerweise eher selten, dass Skype einen komplett rausschießt. Mhm. Aber gut, jetzt ist es gerade passiert. Ja, für dich, Wampi, ich hatte gerade erzählt, dass am 18.04.2013 die erste Mail von mir zum Alexander ging wegen dem Podcast. Mhm. Und ich ihm geschrieben hatte, der Aufwand hält sich dabei, denke ich, in Grenzen. Das können wir nach einem Jahr, sage ich mal, getrost in die Tonne treten, ja. Diesen Satz. Und was habe ich noch geschrieben? Gar nicht so viel. Ich bin hier gerade in Gameboyland auf Forum, da hat der Joker einmal über einen Podcast nur über das Gameboyland geredet und da habe ich noch hineingeworfen Skype. Und Shenard hat geschrieben, ist das dann halt da klar geworden. Hat das vielleicht auch noch was damit zu tun? Ich meine, das liegt ja auch alles schon wieder so lange zurück, ja. Irgendwann, nachdem der Redaktionskreis ja festgestanden hat, hat man das ja auch gar nicht. Ja, ich habe mich ja beworben, ne? Aber als Einzigster wahrscheinlich, ne? Wie war das? Also wir hatten mehrere Leute auch konkret angeschrieben. Die hatten leider aus zeitlichen Gründen abgesagt. Ja. Aber wahrscheinlich auch, weil sie sich nicht bewusst waren, was für ein Aufwand auf sie zukommt. Ich denke mal, es gibt immer noch einen Unterschied, ob du jetzt zu einem festen Redaktionskreis gehörst oder ob du nur mal für eine Folge einen Redebeitrag eben irgendwo einbringst. Ja? Und ich denke, da müssten wir noch mal auf dem Punkt noch mal angreifen, weil das ist ja gar nicht so kompliziert. Ich meine, das haben wir ja gesehen jetzt bei dem 25 Jahre Gameboy Geburtstag-Special. Das macht den Leuten ja auch Spaß. Und es hat uns ja auch eine Menge Spaß gemacht, ja, dass wir mal Leute einladen und uns ganz in der angenehmen Atmosphäre einfach mal so locker leicht austauschen. Ja, ich war mir ja im Klaren, was ein Podcast halt ist, ne? Und dass das zeitaufwendig ist. Ja. Ja. Und ich weiß ja nicht, du hast ja geschrieben, dass ihr mich genommen habt, irgendwie. Ja, weil ich halt die Sammlung ja habe und weil ich halt viel auf den Retro-Treffen bin. Ja. Ja, das war jetzt auch schon mal kein Einstellungskriterium, nehme ich mal an von uns, aber das bringt natürlich enorme Vorteile. Das ist ganz klar, weil, wie gesagt, wenn man sich deine Sammlung anguckt. Mittlerweile über 700 Spiele. Jetzt schon über 700? Okay. Ja. Mhm. Ja, läuft die Badewanne schon über, oder? Ja, die Badewanne-Foto, das kennen nicht alle. Das sollte man vielleicht jetzt auch unter Podcast vielleicht irgendwie machen. Das war ja nur wegen auf deinem Blog da. Ja, vielleicht kurz für diejenigen, die das Foto nicht kennen. Ich führe ja selbst einen Internetblog, der sich groß mit dem Thema Gameboy beschäftigt. Ist das Schleichwerbung jetzt oder nee, kann schon bringen, ja? Das haben wir in der ersten Folge schon erwähnt, deinen Blog. Ja, also zu erreichen ist der unter dmgpage.com, das ist jetzt eine neue URL, und da gibt's eine Kategorie, die heißt Gameboy-Fans Sammelkarten. Das könnt ihr euch mal angucken, das ist lustig. Da hatte ich die Community aufgefordert, Bilder zu schicken und habe aus denen dann sozusagen Sammelkarten gebastelt. Und das Bild vom Frampi, ich muss immer lachen, wenn ich das sehe. Da liegt er in der Badewanne und die ist, das fehlt nicht mehr viel. Da ist die bis zum Rand mit Gameboy-Spielen gefüllt, ja. Ich kann mir vorstellen, zum jetzigen Stand ist der Rand doch erreicht, oder? Stimmt, oder? Ja, wenn du wüsstest, wie viele Spiele ich dafür nur gebraucht habe. Ja, das wären nicht alle gewesen sein, ne? Nee. Auf jeden Fall, guckt euch das Bild mal an, ist sehr witzig. Ja. Kann ich zustimmen. Ich habe gerade mal noch ein bisschen weiter in den Mails geschaut. Also, tatsächlich hat es dann noch, Januar, Februar, März, also im April haben wir zum ersten Mal eine Mail geschrieben und dann hat es noch gute fünf Monate gedauert. Mhm. 23.09. war der erste Upload, gell? Ja. Fünf Monate hat es noch gedauert, bis dann tatsächlich die erste Folge stand. Also da sieht man, wie lang sowas dann noch dauern kann. Aber bemerkenswert, in den fünf Monaten, ja, hätte man generell auch einfach die Lust verlieren können. Weil es war ja so gewesen, dass das war ja irgendwo eine Zeit, die überbrückt werden musste, aber wir haben die sinnvoll genutzt, weil wir eben in die Recherche eingestiegen sind, ja. Ich kann mir vorstellen, dass es viele erst einmal ambitionierte Podcast-Projekte gibt, die sich aber so eine lange Spanne überhaupt nicht erlauben können, weil dann ist die Sache erledigt, ja. Aber wir haben an diesem Gedanken irgendwo festgehalten und unser Anspruch war halt immer bisher der, dass wir eben so detailliert wie möglich informieren möchten, was natürlich auch eine längere Vorbereitungszeit dann eben auch voraussetzt. Ja. Und das erklärt diese fünf Monate. Ja. Ja, stimmt. Nee, und das erklärt übrigens auch, warum nicht ganz so viele, also warum wir denn zum Beispiel nicht monatlich oder zweiwöchentlich rauskommen. Ja. Was nicht heißen soll, dass das Podcast, die zweiwöchentlich rauskommen, nicht inhaltlich genauso stark sein können. Ja. Aber das ist eben, wir besprechen halt eben auch Gameboy-Spiele, die allein schon teilweise von der Grafik sehr reduziert sind, die Spielmechanismen sind reduziert, die Steuerung ist reduziert, die Story ist sehr reduziert. Und da muss man eben gucken, okay, was kann ich denn dem Zuhörer überhaupt noch erzählen, was er nicht eh schon weiß? Mhm. Also klar, zwei Drittel von dem, was wir erzählen, weiß der Gameboy, der durchschnittliche Gameboy-Spieler oder Sammler, weiß das natürlich schon, freut sich aber vielleicht, das einfach mal ein paar Leute zu hören, die so darüber quatschen, als ob sie im Grunde selber mit jemandem darüber reden. Und dann ist es dann auch nicht schlimm, wenn man dann schon vieles weiß. Oder man bekommt eben auf manches Spiel auch eine neue Sichtweise. Also das habe ich auch von vielen gehört, dass die dann sagten, okay, das Spiel habe ich zwar in der Sammlung, aber habe ich eigentlich nie gespielt. Und seit ihr das besprochen habt und dies und das mal erwähnt habt, habe ich das angefangen zu spielen und spiele das jetzt öfter, ne? Also sei es von einem Battleship, habe ich gehört, ne? Das, was ja wirklich ein tolles Spiel ist, wenn man sich drauf einlässt, ne? Oder eben auch Heian Quellian ist jetzt auch nicht jedem ein Begriff, das einfach eine super Musik hat. Also, absolut. Ich denke, wir rufen ja auch eine ganze Menge Spiele in Erinnerung, die man irgendwann mal vielleicht früher als Kind im Gameboy gespielt hatte und dann tatsächlich in Vergessenheit geraten sind. Und dann kommen wir ins Spiel, ja. Wir stellen die Spiele vor und dann, ach ja, da kommt die Erinnerung zurück. Das muss ich damals auch gespielt haben. Und es ist auch schön, dass man dann die Leute wieder irgendwo so ein bisschen an den Gameboy heranführen kann. Ja, nee, auch. Und eben, dass wir eben auf die teilweise auf die japanischen oder auch amerikanischen Fassungen eingehen, die jetzt der hiesige Gameboy-Sammler nicht unbedingt hat oder noch nicht unbedingt kennt oder gespielt hat und da einfach mal sich fragt, okay, wo ist denn da der Unterschied? Gibt es da einen Unterschied? Derjenige hat mal ein YouTube-Video gesehen von der japanischen Version und fragt sich, komisch, da gibt es aber noch Zwischensequenzen, die es jetzt bei der europäischen Version gar nicht gibt, was jetzt zum Beispiel bei Nintendo World Cup der Fall war. Also das sind eben so, das sind eben die Dinge, die wir mit dem Podcast noch, sag ich mal, zutage fördern wollen. Und wo wir auch selber Spaß dran haben, was herauszufinden über das Spiel, was man eben noch nicht weiß, ne? Oder die ganze Hintergrundgeschichte von Sokoban. Zum Beispiel, ja. Erinnere ich mich dran. Sokoban und Sokoban 2. Ja. Also dass die tatsächlich storymäßig aufeinander aufbauen, ne? Also wie hieß denn nochmal der Junge bei Sokoban? Wie hieß der nochmal? Ah, verdammte Hacke. Willi, oder? Willi, ja, genau. Also allein schon, dass der Willi heißt, ne? Ist ja schon, und dann hat er eine Freundin und dann wird die Freundin von Aliens entführt und der geht im Lagerhaus schaffen, um sich ein Raumschiff zu bauen. Ja. Also jeder, der das Spiel normal sich auf Flohmarkt lose kauft, der kennt die Story doch nicht. Überhaupt nicht, ja. Ne? Ja. Der sieht nur, Schiebespiel, Boxen, irgendwo hinschieben. Ja, ja. Ne? Ja. Aber dass da eben eine Geschichte hinter ist und dass die Zwischensequenzen, wo man dann die Freundin sieht, dass das dann auch noch wirklich die Story vorantreibt und so weiter. Also das sind eben so Dinge, die kann man natürlich aus der Spieleanleitung erfahren oder man hört sie eben bei uns. Ne? Ja. Ja. Das kann eben interessanter sein. Sehr. Einfach Leute, die einem das dann erzählen. Ihre Gedanken noch da hinzufügen, als anstatt dass man es einfach nur in der Anleitung nachliest. Wir picken uns ja eigentlich auch eher so die Spiele raus, die nicht so bekannt sind, aber auch gut sind. Sag ja, ich jetzt mal. Also wir versuchen da, klar haben wir Tetris, klar haben wir Super Mario Land gehabt, wobei wir in der ersten Folge, die erste Folge war noch so ein bisschen anders, da hatten wir ja die ersten, ich glaube, fünf oder sechs Spiele. Und sieben war Tetris, glaube ich, ne? Ja, genau. Die ersten sechs Spiele vorstellen wollen, die eben in Japan als allererstes für den Gameboy rauskamen. Das war so unser Oberthema, wer sich dran noch erinnert. Und da war eben klar, okay, da kommt jetzt Yakuman, da kommt Baseball, was jetzt bestimmt nicht jeder Podcast schon dreimal besprochen hat. Aber da kommt auch ein Super Mario Land, da kommt auch ein Tennis und da kommt auch ein Alleyway, genau. Und in Folge 2 kam dann eben noch Tetris, Aber das hatte dann auch wieder andere Gründe, weil wir da eben auf der Titusmeisterschaft waren und so weiter. Ja, und noch, so ein Weltrekordhalter im Moment noch. Ja, genau. Also aber du hast recht, wir versuchen halt auch Spiele zu besprechen, die jetzt nicht jeder auf dem Schirm hat. Also das, ja, ich sag jetzt mal, zum Beispiel Weihnachtsspecial, Kevin allein zu Hause, das hat im Prinzip keiner auf dem Schirm. Nee. Als gutes Spiel oder so. Es ist ein gutes Spiel, nur es kennt kaum einer. Oder ja. Du, ja, Young, You, Alien und was? Ja. Hudson Hawk, glaube ich, zählt aber schon doch zu den bekannteren, oder? Ja, Hudson Hawk ist, ja, gut, also man muss immer von bekannt im Sinne von Mainstream. Vom Namen her kennt man Hudson Hawk schon eher, sage ich mal, als Herr Janke Alien. Aber die meisten haben es auch dann nicht gespielt, ne? Mhm. Also die wenigsten haben jetzt, weiß ich nicht, die letzten Jahre Hudson Hawk gespielt. Glaube ich nicht. Klar, man liest es öfter. Mhm. Man liest es öfter in Foren oder da verkauft einer mal Hudson Hawk eher als ein Hai Yang Q Alien. Mhm. Klar. Dadurch liest man das und man denkt, ja, das ist ja bekannter. Ja, aber frag mal jemanden und frag mal nach der Story in Level 3, ne? Mhm. Ja. Weiß kein Mensch, ne? Oder wie der Film eben dazu war, was dann immer noch so ein bisschen über den Tellerrand hinausgeschaut ist. Also das sind eben so Sachen, die das Ganze dann auch interessant machen. Genauso wie bei Kevin Allein zu Hause, wo die Filme kennt jeder. Ja. Ne? Nein, ich meine, aber wir picken uns eigentlich in letzter Zeit eher so Spiele raus, die jetzt nicht unter den Top 30 der Gameboy-Spiele sind. Ja. So, die eigentlich jeder auf dem Schirm hat, neue, die muss ich kaufen, oder? Die Must-Haves, so. Aber ich denke, das macht unseren Podcast auch ein Stück weit interessanter, weil ich sag mal, die Top 30 Spiele, die sind mit Sicherheit schon zigmal rezensiert worden, ja. Die kennt man nun mal. Das heißt aber nicht, dass wir die ausschließen aus unserem Podcast. Das heißt es nicht. Nee. Aber wir konzentrieren uns natürlich auch auf Spiele, die abseits des Mainstreams stehen, und dann kommt nun mal halt auch mal ein Hayankeo Alien oder ein Boxle. Da würde ich auch sagen, so ein Sokoban, das, Schiffe versenken beispielsweise. Das war ja auch das Thema. Ich hatte das ja vorgeschlagen. Jeder soll sich ein Spiel aussuchen, was er so mag, außerhalb des Mainstreams. Genau. So. Ja. Und, genau. Ja. Aber da ist auch gut, dass wir auch mal gute Spiele, die halt nicht so jeder kennt, besprechen. Damit die überhaupt mal besprochen werden. Ja, richtig. Ich habe jetzt auch letztens eins entdeckt. Ich habe hier, wo war das? Über eBay Kleinanzeigen habe ich doch tatsächlich, vielleicht hat es der eine oder andere auch gesehen, aber vielleicht auch nicht, weil das Spiel war nicht unter einem Gameboy-Spiel gelistet, sondern unter einem Sega-Spiel. Aber es war ein Gameboy-Spiel. Also da hat, weil jemand dann nicht genau wusste, was das jetzt ist, und da hat sich gedacht, nee, ich glaube, der hat Nintendo Sega geschrieben oder sowas. Und das heißt, wenn man Gameboy eingegeben hat, hat man es nicht gefunden. Deswegen kann es sein, dass der ein oder andere es gesehen hat, aber auch eben nicht. Und das war so ein, jetzt lass mich nicht lügen, Moment, ich muss mal ganz kurz zu meinem Gameboy rüber, da steckt das nämlich gerade drin, das Modul. Jetzt kommt's, 100 in ein Spiele. Oder 250 hat's. Ja, wir sind schon da bist du schon völlig auf der richtigen Spur. Jetzt sag nicht Sachen. Nein, um Gottes Willen. Nicht sowas, Moment. Müssen wir auch mal rüber reden, über die Sachenmodule. Können wir machen, ne? Könnte man auch mal machen, ja. Nein, es ist ein Super 55 in 1. Das hat man vielleicht schon mal gehört oder gesehen. Wobei ich es ehrlich gesagt, ich habe schon sehr viele so Piratenmodule gesehen. Das habe ich ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Aber ist halt so ein Super 55 Spiel in 1, ne? Mhm. Modul. Aber was das Interessante dabei, da war die OVP dabei. Da war die Originalverpackung dabei. Okay. Zwar völlig abgelutscht, mhm. also da war wirklich auch nur der Karton ja. dabei, wo auch so, so zwei, drei Laschen fehlen. Aber das Ding ist, vielleicht stelle ich es dir mal für deinen Blog zur Verfügung. Mhm. Schön, ja. Mhm. Ja, da ist dann tatsächlich, steht halt Super 55 in 1 drauf, ja. okay. Ja. Und dann sind da die ersten, die ersten 8 Gameboy-Spiele, die rauskamen, plus F1 Race, plus Football, plus Balloon Kid, abgebildet mit den Original-Covern. Ja. Aber das Nintendo-Zeichen ist rausretuschiert, mhm. beziehungsweise ist so gemacht worden, dass man das Seal of Quality, mhm. also das Qualitätssiegel, nicht mehr lesen kann. Und da, wo eine Verpackung wird komplett gezeigt, nämlich Motocross Maniacs, und da ist tatsächlich das Boy von dem Game Boy rausgeschnitten worden. Also es ist ganz damit man eben nicht, damit nirgendwo Nintendo oder Game Boy draufsteht, ja. ja. Dasselbe Cover ist auch auf dem Modul zu lesen. Ja. Hinten drauf steht aber auch Now You're Playing with Portable Power. Ja. Kennt man ja mhm. auch den Spruch. Das Einzige, was ich dem Modul, sage ich mal, zugute halten muss, das ist aber auch das Einzige, dass es mal so 4, 5 tatsächlich andere Spiele als sonst drauf hat. Also ich habe so ein paar von diesen Modulen, da sind schon öfter mal die gleichen Spiele drauf. Und hier ist tatsächlich mal Turtles drauf. Oh. Ja, das ist auch öfters. Ja, gut. Aber hier ist mal Kiki drauf. Das ist so ein Plattformer, den müssen wir uns unbedingt mal angucken. Ich weiß jetzt gerade nicht, wahrscheinlich ist ein ganz bekanntes Ding. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es richtig heißt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Oder was haben wir hier noch? Da ist Minesweeper mal drauf. Da ist Motocross Maniacs drauf. Space Invaders, Spot. Also, klar, manche sind auch auf anderen drauf. Hey, Yanku Alien ist drauf, Tetris ist drauf. Okay, das ist bei vielen drauf. Und es sind aber tatsächlich auch, jetzt müsste ich genau zählen, aber tatsächlich knapp 30, 40 verschiedene Spiele von den angekündigten 55 in 1. Das ja. ist schon eine gute Quote, muss ich sagen. Ist das ein großes oder ja. ein kleines Modul? Wie meinst du das, großes oder kleines Modul? Ja, weißt du auch, ich große mit doppelte Größe, oder dass es zwei Gameboy-Spiele sind. Ach so, okay. Länge. Ja, verstehe. Nee, ist normales. Mit Reset-Taste oder mit Menüsteuerung? Menüsteuerung, tatsächlich. Kannst mit der Select-Taste durchklicken, durch die Seiten sogar. Nicht wie dein komisches Modul, wo du an- und ausmachen musstest? Nee, ja, für die Zuhörer, also da, es gibt bei diesen, was heißt Piratenmodulen, bei diesen China-Modulen, wo eben, wobei wir hier wirklich von diesen China-Dingern aus den 90ern reden, nicht jetzt von irgendwelchen Advanced SP-Dingern, sondern wirklich diese super in 1 irgendwas Dinger aus den 90ern, da sind wirklich, fast immer dieselben Spiele drauf und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, die Spiele auszuwählen. Mal kann man es im Menü machen, das ist am komfortabelsten, das ist hier jetzt auch der Fall. Dann gibt es welche, die haben so ein kleines gelbes Pinüppelchen, was aus dem Modul rausguckt. Das ist im Grunde eine Reset-Taste und dann kann man immer ein Spiel weiter starten sozusagen. Das ist aber eine Scheiße, wenn man gerade ein Spiel spielen will, da muss man da teilweise 30 Mal draufdrücken, bis man wieder an dem Spiel angelangt ist. Und manchmal ist die Reihenfolge auch nicht gleich. Ich habe ein Modul hier, da kann die gleiche Reihenfolge sein, muss aber nicht. Manchmal kommen dann die in einer anderen Reihenfolge. Das ist sehr seltsam. Und dann gibt's die dritte Möglichkeit, wo man das Modul einfach an- und ausmachen muss und dann springt es ein Spiel weiter. Das sind so meistens so 4-in-1-Spiele, wo nur 4 Stück drauf ist. Dann habe ich auch eins hier. Da muss man halt den Gameboy einmal an und wieder ausmachen. Einmal aus und wieder anmachen. Und dann ist man beim nächsten Spiel. Gut, bei 4 Spielen geht das noch, aber wenn man eben so ein, weiß ich nicht, 155-in-1 hat und dann sich da durchklicken muss mit so einem Penüppelchen und Reset drücken muss, das ist echt Horror. Nee, aber wie gesagt, da habe ich da tatsächlich hier so ein super 55-in-1 Originalverpackung ergattern können. Und also das ist einfach nur sensationell, auch schön. Da ist tatsächlich mal Mario und Yoshi drauf. Oh. Mh. Auf dem Modul. Auch eher selten, dass man Mario und Yoshi geschrieben als Mario Egg. Also das Spiel heißt offiziell Mario Egg, aber ist Mario und Yoshi und die japanische Version sogar. Also, es sind alles die japanische Versionen hier drauf. Soweit ich das sehen konnte. Turtles, das Menü ist alles japanisch. Aber man sollte, wenn wir schon jetzt über diese 101 Spiele reden, man sollte auch erwähnen, dass 99% der Spiele nicht 100% durchlaufen. Ja, kann ich bei dem hier sogar zustimmen. Ich hatte... Dass dann mitten im Spiel hängt sich dann das Spiel auf einmal auf. Ja, so ist es tatsächlich. Oder man kommt versehentlich mal ans Modul. Gut, das kann einem auch mit einem normalen passieren, aber... Und dann springt das zum nächsten Spiel einfach oder sowas. Und man ist gerade so kurz vorm Endgegner oder sowas. Das habe ich also bei dem Modul hier tatsächlich gehabt, weil ich Turtles mal spielen wollte, auf Japanisch hier. Und dann springt mir das kurz vor Krang springt mir das Ding dann weiter, ne? Also. Ja, und das, Piratenmodul gegen sein. Piratenmodul geht nicht. Doch. Haben wir doch ausprobiert, doch. Doch. Ach so, ja. wobei man sagen muss, das kommt natürlich aufs Piratenmodul an. Also ich habe jetzt eins gehabt. Hallo? Zumindest Tetris gegen Bist Tetris ging. Ich bin noch da. René ist draußen, ne? Jetzt ist René draußen. Oh Mann. Jetzt bin ich wieder da. Okay. Ja, das war nur ganz kurz weg, die Leitung. Ja. War nur ganz kurz weg. So. Weiß ich nicht. Ja, das haben wir doch gehabt, Hayanku Alien. Und das andere Spiel, ja. wo ich normal oder du den... Nee, wie war das mit dem Turbo? Ja, Hayanku Alien haben wir gegeneinander gespielt. Du hast auf dem Super NES gespielt und ich auf dem Game Boy. Und da der Super Game Boy 2... Nee, stimmt gar nicht. Auf normalem Super Game Boy hast du gespielt. Ja, nee, wir hatten auf jeden Fall Gameboy und Super Gameboy 2. Und dann haben wir auch noch gegengetestet mit 2 Gameboys. Ja, stimmt. Und die Super Nintendo war natürlich bei der Musik schneller. Und, Tetris haben wir gerne gespielt. Und da hat man es gehört an der Musik. Weil die Musik bei dir viel schneller lief. Ja, da hatten wir ja 1.0 gegen 1.1 laufen lassen, ne? Das auch noch. Das war noch eine ganz andere Geschichte, stimmt. Aber die haben wir ja schon mal im Geburtstagsspecial haben wir es, glaube ich, erzählt. Ja. Genau, wer da nochmal reinholen möchte, müssen wir jetzt nicht nochmal aufrollen. Mhm. Nee, aber so ein. Das war so, was ich in letzter Zeit tatsächlich hier mal. Spannendes, sage ich mal, oder neuartig für mich zumindest so eine Super 55-in-1 OVP mal zu sehen. Sieht man jetzt auch nicht alle Tage. Also ganz spannend. Ich schau mal, vielleicht stelle ich sie dir zur Verfügung für deinen Blog. Mal schauen. Und habt ihr denn noch was Interessantes gespielt, so in der Sommerpause, wo unser Podcast Pause hatte? Also, ich hatte mal eingelegt dieses Loaded Weapon. Ja. Hat das jemand von euch schon mal gespielt? Ja. Ich fand's grausam. Angespielt habe ich's. Ich fand's grausam. Ja. Nee, sagt mir jetzt gerade gar nichts. Little Weapon meint er. Little Weapon? Ja. Dieselweapon, ja. Mhm. Ja, auch, wo es auch den Film gibt. Genau, ja. Gibt's ja meines sogar mehrere Teile, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Das, aber auf Gameboy, glaube ich, gibt's nur eins. Nur den einen, ja. Mhm. Warte, ich, wo ist der Guide? Wo ist der Guide? Da ist der Guide. Haben wir doch gleich. Jurassic Park? Nicht. Nee. Ja, also das habe ich angespielt, aber auch wirklich nur angespielt, weil ich da eigentlich auch relativ schnell die Lust wieder dran verloren habe. Und dann sitze ich derzeit an einem Projekt für eine Sache, da kann ich aber jetzt noch nicht so viel verraten. Allerdings wird sich da alles drehen um das Thema Steinzeit. Und da habe ich mehrere steinzeitrelevante Spiele gespielt auf dem Gameboy. Es gibt nur einen Dieselweapon auf Gameboy. Ja, wahrscheinlich zu Recht, ja. Ja, das war ja auch eine Filmlizenz, ne? Ja, aber das muss nicht in allen Fällen heißen, dass das Spiel auch schlecht ist. Kurz gucken, was hat die Ocean gemacht? Jo. Wer andere Retro-Podcasts hört, ich sag mal so, es gibt so einen, der heißt Telespiel Date Nights, die haben schon 2 Ocean-Folgen und nur über Filmspiel-Umsetzungen gemacht. Ja. Solltet ihr euch mal reinziehen, was Ocean bedeutet. Aber nicht alles war tatsächlich schlecht gewesen, was Ocean produziert hat. Da gab's doch schon ein paar Perlen. Ich sag nur Jurassic Park. Ich sagte jetzt Filmtitelumsetzung. Meine ich. Ocean hat ja auch andere Spiele gemacht. Ja, aber nicht alle Filmtitelumsetzungen waren auch, sag ich mal, direkt schlecht gewesen. Also Jurassic Park ist auch von Ocean? Ja. Auf dem Gameboy? Auf dem Amiga? Die Gameboy-Version finde ich klasse. Da habe ich wirklich gar nichts auszusetzen. Ja, die ist ja auch gut. Ja, haben wir das auch geklärt. Ja. Das sind übrigens Diskussionen, kurz für die Zuhörer, das sind so Diskussionen, wo dann meistens ein Schnitt folgt, weil wir dann nicht wissen, wie wir gerade weitermachen sollen. Weil wir uns im Grunde geeinigt haben, dass irgendwas okay ist. Aber dann geht die Diskussion nicht weiter. Ja, oder dass wir uns mitten ins Wort fallen, ne? Ja, genau. So ist es. So ist es. Das ist übrigens auch so eine Sache, wo man wirklich dafür danken muss, dass es getrennte Tonspuren gibt. Manchmal, logischerweise antworten vielleicht 2 gleichzeitig oder so. Aber sprechen den Satz komplett aus und also wirklich so, als ob sie nicht mitkriegen, dass der andere auch spricht. Und dann kann man das teilweise super dann einfach zeitversetzt laufen lassen und man hat eine super Antwort, wie ihr beide zum Beispiel sagt, ja, und der andere sagt, ja, genau. Und das sagt ihr manchmal aber gleichzeitig. Dann kann ich das immer sehr schön nacheinander schneiden. Dann muss ich das meistens gar nicht ganz rausschneiden, weil man dann manchmal gar nichts verstehen würde, wenn man es einfach gleichzeitig lässt. Genauso wie die eine Stelle, ich weiß gar nicht, welche Folge das war, wo Alexander und ich gleichzeitig irgendwas irgendwie Nein gesagt haben oder so. Ich weiß nicht mehr. Wampi hat irgendwas gesagt und wir haben gleichzeitig gesagt, nein. Okay. Irgendwie, ja, so. Und da, dieses Nein kam im Original tatsächlich so ein Sekündchen zeitverzögert. Und für den Podcast habe ich der ein oder andere, der den Podcast gehört hat, weiß bestimmt, welche Stelle ich meine. Die habe ich tatsächlich dann gleichzeitig geschnitten, weil das einfach so geil war, wenn wir gleichzeitig da Nein gesagt hätten. Und ach genau, ich weiß es wieder. Ja, doch, ich weiß es. Und zwar bei dem Gewinnspiel und Frampi hat gefragt, ob er auch mitmachen darf. Ach so, okay. Und dann haben wir überlegt und beide so, nein. Und dann, nein. Ja. Und dann, den Zuhörern mal dazu erklären, ich stelle absichtlich mal zwischendurch immer dumme Fragen. Nur um die Stimmung aufzulockern. Stimmt. Ja. Ach ja, ist schon witzig. Ja. Nee, aber da hören die Zuschauer jetzt, die Zuschauer, das ist übrigens auch sowas. Ich habe, glaube ich, schon mindestens 50 Mal oder so schneiden müssen, beziehungsweise das Intro neu sprechen müssen, weil ich immer Zuschauer sage. Jetzt zu viel Fernsehen geguckt. Statt Zuhörer, ja. Ich sag immer, ich sag immer Zuschauer und mein aber natürlich Zuhörer, aber das ist dann, ja, da muss man es eben neu machen. Also das Intro ist sowieso auch so eine Sache bei uns. Also beziehungsweise die Begrüßung. So flüssig das manchmal bei den Spielbesprechungen läuft, aber jedes Mal, wenn wir uns begrüßen, mindestens 4 bis 5 Mal müssen wir die Begrüßung neu machen. Ja. Bei jeder Folge. Entweder ich spreche am Anfang zu laut, sodass wir direkt eine Übersteuerung auf der Spur haben, oder einer reagiert nicht, das hatten wir, glaube ich, in der zweiten Folge. Da sagt man Hallo und keiner antwortet. Oder ich hab wieder irgendeine Bandwurm-Ansage, wo man wirklich gar nicht mehr folgen kann, wo ich schon alle Themen im Grunde in 8 Sätzen abgefrühstückt habe, die wir heute vorhaben, dann muss man dann einfach, und man kriegt keinen Anschluss mehr, dann muss man einfach Stopp drücken und dann, ja, müssen wir leider nochmal machen, da kommt jetzt keiner mehr mit. Oder ich renne in irgendeine Sackgasse, grammatikalisch, sodass ich da nie mehr rauskomme. Und dann haben wir dann am Ende meistens 5, 6 Anläufe und dann ist auch schon dein, du stellst ja immer so einen Plan auf, wie die Folge ablaufen soll. Dann ist der schon über den Haufen geworfen. Ja, dann ist der meistens schon über den Haufen geworfen, genau. Also bei den regulären Folgen haben wir immer einen Ablaufplan, kann man ja auch mal sagen. Beziehungsweise jeder von uns hat einen Ablaufplan. Er stellt sich den selbst und jeder hat einen anderen Ablaufplan. Das ist auch immer ganz gut. Beziehungsweise Rampi hat, glaube ich, keinen. Nö, ich recherchiere ja immer kurz vorher. Genau. Genau, er hat dann aber auch immer die frischeste Erinnerung noch. Ja. Ich druck mir am meisten aus. Und ja, Alexander hat meistens Stichworte, also selbstgeschriebene Sachen, ne? Mhm. Und da gibt es dann auch manchmal eben so Sachen, ich habe eben, weiß ich nicht, Fakten schwarz auf weiß, Alexander hat dann aber irgendwas anderes noch gehört und dann passt das irgendwie nicht zusammen und Rampi hat es aber gestern gelesen und weiß es dann wieder anders. Und das wäre ganz schnell bei Battleship und Navy Blue angelangt. Ja. Ja, das ist... aber... Jetzt sind wir aber... Ja, bitte? Ich wollte nur sagen, wir haben aber auch Phasen dazwischen, wo wir minutenlang so sauber durchkommen, dass wir danach selbst verwundert sind, wie das so reibungslos klappen konnte, ja? Das gönne ich dir natürlich auch, weil es einfach dann ganze Abschnitte sind, die für dich weniger Arbeit bedeuten. Ja, stimmt. Stimmt, das haben wir das schon gesagt? Eigentlich haben wir es noch nicht gesagt. Dass ich den Podcast schneide. Ja, sicherlich. Nee, gesagt haben wir es noch nicht. Aber die meiste Arbeit hängt ohnehin an dir, weil du machst ja die Gesamtmoderation. Und hast im Nachhinein natürlich dann die Arbeit mit dem Schneiden, das stimmt. Ja. Nochmal vielen Dank dafür. Auf alle Fälle, ja? Ja. Auf alle Fälle. Ja, gerne. Gut, das mit der Moderation hat sich aber ehrlich gesagt ergeben einfach. Ja. Weil also, du einen Plan hattest. Das war ja nicht geplant, ne? Ja, stimmt, weil ich einen ausgedruckten Plan hatte. Den wir nicht haben. Da wurde es ganz geschickt aus der Affäre gestohlen, ja? Ja. Ja, schauen wir mal, kriegen wir auch irgendwie mal. Nein, das war vielleicht auch noch so ein Überbleibsel aus unserem Magazin. Ja, weil du die Federführung hattest irgendwo. Ja, richtig. Und dann ist es gerade so dann übergegangen. Ja. Genau, dann hat sich das irgendwie so ergeben und irgendwer muss es. Irgendjemand machen, muss einfach der Chef sein, ja? Das ist doch bei allem so. Ja. Ja. Obwohl wir jetzt, guck mal, jetzt sind wir auch schon wieder mit dem, was wir wegschneiden. Mhm. Obwohl diesmal schneiden wir ja nichts, insofern. Sollen wir mal erzählen, welches Datum wir haben und welche Uhrzeit? Damit die Zuhörer mal wissen, wie lange so ein Schneiden dauert. Ja, stimmt. Jetzt wird aber viel Druck auf dich ausgeübt, René. Nee. Das ist mir egal. Und wenn das Ding hier erst zu Silvester rauskommt. Wir haben jetzt Montag, den 8.9.2014 und es ist 23.07 Uhr. Ja. Ja. So, und jetzt, wir hatten ja auch schon mal, wo wir mitten in der Nacht aufgehört haben, ne? Jo. Ja, das hatten wir auch schon. Ja. Ich glaube, wo um 1 Uhr nachts aufgehört haben, ne? Ja, das war auch, ich weiß gar nicht mehr, welche Folge es war. Es war ein Samstag auf jeden Fall. Ja, auf alle Fälle. Ja, also ja gut, da geht's ja noch, ne? Jetzt haben wir Montag. Ja. Das ist echt. Ich habe Urlaub. 8. September. Naja, ja, du hast Urlaub. Ja, ich muss nur 2 Wochen warten. Naja. Ja, aber die Uhr läuft. Die Uhr tickt. Ja. Wobei, hättest du es mir gar nicht geschrieben, dass du Urlaub hast, dann hätten wir vielleicht auch diesen Podcast jetzt hier gar nicht gemacht. Dann war das ja gut. Da ist mir das dann auch irgendwie erst aufgefallen, dass wir ja schon ein Jahr dabei sind hier. Und da dachte ich doch mal, so ein bisschen was müssen wir einfach mal erzählen, auch wenn wir das in den Folgen eh schon manchmal tun, aber so ein bisschen, vielleicht interessiert es den einen oder anderen, wir sind jetzt auch schon wieder 1,5 Stunden dran, vielleicht haben die meisten werden vielleicht nach 15 Minuten schon abgeschaltet haben, wo sie gehört haben, heute gibt es nichts über Spiele, so. Aber kann natürlich auch sein. Aber dafür haben wir heute Hardware-Info gemacht. Ein bisschen, ein bisschen Piratenmodul. Ja. Ah ja, und wir haben ja vorhin über Sachen, kurz habe ich ja gesagt. Viele wissen ja gar nicht, was ich damit meine oder so, ne? Also, ja. Wollen wir da kurz mal aufklären, was die Sachenmodule auf sich haben? Ja, können wir machen. Für den Gelegenheitsspieler, der jetzt nicht so im Sammelfieber ist, gerne. Kannst du gerne mal machen. War das Aldi oder Lidl? Wer hat die verkauft? Weißt du das noch? Oder Netto? Vielleicht sogar beide? Ich weiß es nicht. Irgendwie den dreien hat irgendeiner die Sachenmodule verkauft. Ich weiß nicht, ob die jetzt auch lizenziert waren oder so. Nee. Auf jeden Fall, wenn man die in Gameboy reinsteckt, statt der Nintendo-Schriftzug kommt der normalerweise dann von oben nach unten, kommt der Schriftzug Sachen. S-A-C-H-E-N. Sachen. Und das sind Klone von bekannten Spielen. Genau, das ist vielleicht der wichtigste Hinweis noch darauf. Sachenmodule sind keine Piratenmodule. Die Firma Sachen, wenn man so nennen will, hat tatsächlich Spiele selbst programmiert. Ja, es sind selbstprogrammierte Klone. Genau, genau. Die aber durch Nintendo nicht lizenziert wurden. Nee, ist richtig. Deswegen haben die Module auch eine andere, etwas andere Form. Ja. Ja. Die Sachenmodule laufen nicht im Super Game Boy. Ich weiß es nicht, laufen die auf dem Game Boy Color? Das müssen wir mal testen. Color könnte sein. Auf jeden Fall, die sind eigentlich nur für den Classic gedacht. Also, wenn ihr jetzt in einen anderen Game Boy jetzt reinsteckt und es läuft nicht, ja, das sind halt die Sachenmodule. Die laufen halt nur im Game Boy Classic. Ja, stimmt. Teilweise laufen die auch im Pocket schon nicht mehr. Aus irgendeinem Grund. Das habe ich auch öfters, dass solche Dinger dann da auch schon nicht mehr laufen. Was mir gerade so als Klon einfällt, ist zum Beispiel Anyway, Breakout Klon. Weil normalerweise sind die immer von unten nach oben gespielt, aber das Spiel geht von rechts nach links. Da ist der Schläger rechts. Okay. Also geht von rechts oben nach rechts unten. Aber es ist halt ein Klon, nur in einer anderen Spielrichtung. Ja. 90 Grad gekippt. Ja. Ne? Was man vielleicht auch sagen kann, ist, dass die Sachenmodule ja jeweils nur, das heißt nur, also 4 Spiele beinhalten. Da findet man also keine Module, die irgendwie 99 in 1 oder so lauten. Ja? Das gibt es da nicht. Ja. Nee. Einfach weil es nun mal Eigenentwicklungen sind und 99 Eigenentwicklungen, die müssen ja auch erst einmal produziert werden, ja. Also ich weiß nicht, ob die Firma Sachen so ein Portfolio hatte, ja. Ich denke es eher nicht. Nee. Was diese die Raubkopierer haben es natürlich einfach, ja. Die haben ein großes ROM irgendwie auf dem Modul und hauen da irgendwie 99 Spiele rein. Das gibt's. Und schreibe eben kurz noch ein Menü dazu. Genau, ja. Ja. Also diese Sachenmodule, da, ich weiß nicht, vielleicht täusche ich mich, aber ich habe das Gefühl, die werden auch, was den Preis angeht, etwas teurer gehandelt, kann das sein? Oder, Ich weiß gerade den Preis so nicht. Weiß nicht. Ja, so, ja, mhm. Teilweise so für einen Zehner, gehen die schon weg. Es kommt immer, glaube ich, drauf an, welche okay. Nummern, welches Spielmodul ja. man hat. Es gibt welche, die sind sehr, die gibt's sehr oft. Also das eben angesprochene mit dem Alleyway-Klon und sowas, das gibt's glaube ich recht oft. Aber da gibt's auch andere, die sind ja selten, kann man auch nicht sagen, aber die kommen schon weniger häufig vor, sagen wir es mal so. Was auch noch interessant ist, nicht nur Sachen hat ja nicht lizenzierte Spiele, aber eben auch keine raubkopierten Spiele, sondern es gab ja auch noch in Amerika diese Christenvereinigung. Auch diese Bible Games, die da rausgekommen sind. Die ja. Diese Bibelspiele. Die gab es ja auch noch. Die waren auch nicht lizenziert. Und waren aber auch originäre Spiele. Ne? Und die du mal für mich doch identifizieren musstest, was von der Schule doch da irgendwie rausgegeben worden ist. Die japanische. Ja. Richtig. Wobei ich da jetzt gar nicht mal weiß. Da war doch für die Mathe. Ob die. Aber ich glaube, die waren von Nintendo. Obwohl, das müsste ich ehrlich gesagt nochmal nachgucken, ob die von Nintendo lizenziert waren. Dann hat doch noch jemand im Forum so ein Doktor-Modul gehabt. Also Doktor für einen Arzt, so mit Hörtest drauf, Sehtest. Ja, genau, von der Firma Audiva. Mhm. Genau, das war so ein Modul, das offiziell war es ein Gameboy Color Modul, aber es lief im Original Gameboy auch. Und da konnte man eben einen Hörtest drauf machen. Da bin ich übrigens im Moment am Überlegen, ob ich den Hersteller, der hat das jetzt so von 2-3 Monaten oder 4 Monaten, hat der die Beschreibung jetzt, also den Hinweis darauf, dass es dieses Modul gab, von der Webseite genommen. Mhm. Weil, nein, nicht wegen diesem Modul, sondern einfach, weil er die Webseite neu gemacht hat. Und da haben sich eben ganz alte Dinge haben sie dann eben raussortiert. Aber man kann eben an diese Firma kann man einen Brief schreiben mit einem Rückumschlag, wenn man eine alte Anleitung zu einem Gerät haben will. Oder zu einer Software. Sollten wir mal machen. Auf alle Fälle, ja. Genau, das will ich demnächst mal machen. Oder eben auch vielleicht mal eine E-Mail schreiben an denjenigen, der das entwickelt hat. Also das war der Chef von der Firma selbst da. Der hat das entwickelt eben für Kinder zum Hörtraining, sag ich mal. Vielleicht können wir den ja zum Interview überreden. Ja, das wäre mal was. Ja. Eine Idee. Das wäre echt mal was. Also das, stimmt, das Modul habe ich echt auch nur einmal gesehen jetzt bei uns im Gameboy Land Forum. Ja. Gruß an Conker, der das Modul besitzt. War das Conker? Ja, genau. Das war Conker. Das Diver, das war aber nur Game Boy Color, ne? Aprilia-Modul. Wo du den Aprilia-Roller mit tunen konntest, mit dem Game Boy irgendwie. Das war, ich meine, das war Color, ja. Genau. Da konntest du deinen Roller mit tunen. Und dann gibt's noch das Modul zur Nähmaschine gibt's noch. Ja. Das war aber auch ein Color-Modul. Ich hätte mal damals eine kaufen sollen. Vor 2 Jahren. Ja. Oder 3 Jahren. Da sind die massenhaft bei eBay gewesen und keine Sau hat die gekauft. Und jetzt sind sie nicht mehr da. Ja. Nee, jetzt sind sie nicht mehr da, jetzt kosten sie 5.000 Euro oder so. Und allein das Modul geht schon ab 50 Euro los. Ne? Nur das Modul, also wo du jetzt nicht mehr viel mit anfangen kannst, weil du ja die Nähmaschine nicht hast. Ne? Aber allein das Modul geht so 50 bis teilweise 100 Euro. Ne? Also ich bin ehrlich, würde ich das gerne mal sehen, einfach mit der Nähmaschine. Ne? Aber wie gesagt, war ein Game Boy Color Modul. Also nicht ganz unsere Baustelle, aber bei einem einjährigen Cast dürfen wir hier mal ein bisschen ausschwenken. Also da gab es ja auch noch andere. Es gab ja zum Beispiel für den Advanced SP gab es so ein Blutzuckermessgerät. Ne? Okay. Ja, da konnte man so ein Aufsatz, also eine Cartridge mit einem Aufsatz war das, ein Modul mit einem Aufsatz, und dann konntest du dann Tropfen Blut drauf und dann konntest du damit dein Blut analysieren. Das gibt es übrigens aber auch für den Nintendo DS, gibt es das auch. Das hatte ich auch mal gelesen. Ja, oder eben, was gab es da noch? Es gab ja auch diesen E-Reader noch für den Advanced SP. Einziges, was ich jetzt noch wüsste, ist Oszilloskop, oder dass der Game Boy ein Oszilloskop ist. Der Game Boy Classic. Stimmt. Ja. Ja. Stimmt. Oszilloskop, genau. Dann gab's, und man mit dem Color konnte man auch in, wie heißt es? Genau, den Game Boy Color konnte man auch mit einem Handy verbinden. In Japan. Und das war aber auch nur ein spezielles Handy. Und dann konnte man E-Mails auf dem Handy oder SMS auf dem Handy schreiben und dann verschicken. E-Mails bzw. SMS auf dem Game Boy schreiben und dann über das Telefon dann sozusagen verschicken. Hat aber nur mit einem bestimmten Telefon geklappt. Und aber dieses Netz, was dafür gebraucht wurde, gibt es heute nicht mehr. Also es wird, selbst wenn man an dieses Telefon käme, an die Software käme, es wird nicht mehr funktionieren. Ne? Und schon gar nicht hier in Europa. Aber auch in Japan wird das nicht mehr funktionieren. Ist aber trotzdem interessant. Und da können wir ja auch gleich über Game Boy Kids Funktionen reden, oder? Ja, komm, jetzt hat eh schon jeder abgeschaltet. Also wer jetzt noch dran ist, der wird sich auch das noch anhören. Ja, Game Boy Kiss-Funktion für den Game Boy Color, soweit ich mich erinnere. Nee, ja, genau. Doch, für den Game Boy Color. Ja, schwarze Module. Ja. Also, dass die auch im Game Boy Classic liefen. Nee. Doch, mein Game Boy Dings läuft. Ja, okay, dann aber funktioniert natürlich die KISS-Funktion nicht mehr. Weil man dafür ja die Infrarot-Funktion von Game Boy Color braucht. Nee, die ist doch eingebaut. Ich habe doch das Modul aufgeschraubt und alles zurück. Mich gewundert, warum da eine LED drin ist. Ja, Entschuldigung, ja, ich nehme alles zurück, du hast vollkommen recht. Die LED ist ja in dem Modul drin. Bei einigen Spielen, ja. Ich nehme alles zurück. Ich war gerade auf einem anderen Trip insofern. Ja. Und da konnte man ja auch Nachrichten und seine Spielstände, also Highscores, austauschen. Ja, stimmt. Stimmt. Es gibt auch, den will ich mir auch demnächst holen, hier diesen Game Boy Organizer. Ach so. Funktioniert sowohl im Pocket als auch im Color, und wenn man es im Color hat, dann funktioniert das als Fernbedienung der Game Boy. Dann kann man, wenn jemand anderes das Modul auch in dem Color hat, kann man sich über die Infrarotfunktion Nachrichten hin und her schicken. Also im Grunde wie eine SMS. Über Infrarot. Ja, ist halt nur ziemlich begrenzt, die Reichweite, ne? Ja, genau, ein Kalender und, ja, aber da geht's ja wieder nur darum, man kann's, ne? Ob das Sinn macht, ist eine andere Frage, aber du müsstest doch eine japanische Werbung irgendwie im Klassenzimmer bestimmt geben, oder? Ach, ja, da sagst du was. Das werde ich ja, weil die, müssen wir dabei sagen, die Gameboy Kiss Funktion gab es nur in japanischen Modulen. Ja. Weil richtig. Ich das ja in Bomberman drin habe, ich weiß jetzt nicht welches von den beiden, ob das Bomberman Quest oder gewesen ist oder Super Bomberman, in der japanischen Modul halt. Und im europäischen, was ist es nicht drin? Nee. Nee, stimmt. Da gab es auch, sehr wenig zu. Also, da gibt es so eine Seite im Internet. Ich weiß nicht mehr, ob es die haben. Ja, ich glaube, da muss man jetzt mittlerweile, ist die nur noch über die Wayback Machine, also Internetarchiv zu finden. Aber da gibt es so eine Gameboy Kiss Seite, die sich nur mit dem Gameboy Kiss auseinandersetzt. Und einfach mal googeln, man wird es noch finden. Also, wer sich dafür interessiert, der kann da einfach mal schauen im Internet. Was gab es noch für kuriose Zubehörsachen? Ich glaube, es gab so eine Art Angel gab es, glaube ich. Ja, noch, Angelcontroller. Ne? Aber den. Ja, Angelcontroller, genau. Den findet man verdammt selten. Ja. Stimmt, Angelcontroller. Der war sogar, glaube ich, für den Klassik, oder? Ja. Ich bin ja scharf hinterher. Nee. Aber ich finde den nicht. Nee, für den. Ah, okay. Für den Pocket war er. Ja, ja. Ich erinnere mich, dass das Ding Pocket Sonar hieß oder sowas, ja. Ja. Ich glaube, das war. Ja, ist ja, ich weiß, es wurscht, aber. Weil was Pocket ist, ist auch Klassik. Ja, ja, klar. Mir fiel es jetzt nur. Es hieß Pocket Sonar. Das heißt ja auch Pocket Bomberman, ne? Ja, ja, ja. Ne? Ja. Und Pocket Monster und Pocket Shanghai. Ja. Nicht umsonst. Die Kamera hieß auch Game of Pocket Kamera in Japan, insofern. Hat das so schon seinen Grund gehabt. Ja, das war im Prinzip nur so ein Verkaufsargument. Ja. Dass man sich zu der Zeit, wo das immer rauskam, der Pocket halt aktuell war. Ja. Was ja auch sagen muss. Das war schon in Ordnung. Also den hat man ja wenigstens in die Hosentasche gekriegt. Ja. Den Klassik. Den habe ich auch in die Hosentasche gekriegt. Kann man auch. Nur der hat weit rausgekommen. Ja, oder man hat einen Gürtel angehabt. Wenn man keinen Gürtel angehabt hat, dann kann das Ding auch ganz schnell mal die Schwerkraft mitgezogen haben. Ja, bei Pocket war ja auch noch zu erwähnen, dass er zwei Batterien nur gebraucht hat, ne? Ja. Statt vier. Stimmt, ja. Und auch nur AAA? Ja, AAA ist die ganz kleine. Genau. Und der da kam ja der Game Boy Light, der hatte schon wieder zwei große gehabt. Ja gut, klar, wegen dem Licht, ne? Das ist klar. Aber Alexander ist ein bisschen ruhiger geworden. Fällt dir noch was ein? Was es da noch gab? Das ist ja alles schon recht exotisch, muss ich sagen. Es gibt noch mehr Exotisches. Ja, einzigste besondere Modul noch, Flipper. Pokémon Flipper. Pinball. Das hatte Rumble-Funktion. Ja. Stimmt. Also ich weiß, dass es auf dem Game Boy Color noch ein Demo-Modul gibt. Ja, das habe ich. Das hast du? Ja. Das habe ich mir auch von der Retro-Börse oder von jemandem halt gesichert. Okay. Das wird ja auch im Internet sehr hoch gehandelt. Der hat das auch von Doreco in seiner Flohmarktkiste gehabt. Ich habe das im Video gesehen und habe den angeschrieben, ob er es noch hat. Okay. Und er sagte, ja. Da habe ich mich über den Preis geeinigt und der hat gesagt, ja, bring ich dir zum Retro-Börsen mit, dann sehen wir uns ja wieder. Ja, cool. Ja, und ich habe hier gerade mein Kopiermodul, das gibt's auch noch, ein besonderes Modul, in der Hand und ich habe doch noch hier irgendwie das hier. Ich habe hier noch so ein komisches, ist von Hudson. Aber ich weiß nicht, ob das die Game Boy Kiss-Funktion ist. Das ist ganz komisch. Ein schwarzes Modul. Tja. Star Version. Ah doch, ist Game Boy Kiss, steht drauf. Aber ist etwas anders. Hier, und Tamagotchi. Hat Tamagotchi auch Game Boy Kiss gehabt? Oder was, ja, soll, oder was soll die... Da, also es gab... Nee, da ist so ein weinender Pac-Man mit einem Strich durch drauf abgebildet. Also eingeprägt. Scheint eine Batterie drin zu sein, aber... Es ist Tamagotchi 1. Oder? Oder was, ja. Hello Kitty? Nee, Tamagotchi. Also genau, weil... So, aus dem da müsste man jetzt neben dir stehen, glaube ich, um das herauszufinden. Kein Problem. Nee. DMG AOMJ-JPN. Ist so ein blaues Modul. Mit einem Schalter links. Mit Sound on und off. Ja, ich kommentiere das mal jetzt für die Zuhörer, weil das sind jetzt normalerweise solche Breaks, die wir in unserem Podcast machen. Und jetzt wird erstmal recherchiert nach der Nintendo Nummer sozusagen, welches Modul das jetzt ist, damit wir jetzt alle ein Bild davon haben, was der Vampir uns da jetzt zeigen will. Und jetzt muss er leider nochmal die Nummer sagen, weil ich DMG? Die mitbekommen habe. Ja. Also DMG ist, und steht bei jedem Gameboy-Spiel drauf. Ja. Minus A O ja. M J minus J P N. Aha. Und dann gucken wir mal auf Bilder. Okay. Und gleich der erste Treffer bei mir ist das. Bei mir ist es nicht. Tamagotchi Version 3. Ozuki and Misuchi Game. Okay. Ist das eine gelbe Cartridge, oder? Ja, müssen wir so machen. Einfügen. Ich habe jetzt einen Link über Skype gesendet, damit die das auch sehen. Das ist doch jetzt spannend. Jetzt können die Zuschauer, sie sind da jetzt wieder Zuschauer. Ach so, ja, okay, verstehe. Okay, Tamagotchi Version 3, ja. Ich habe ja einen Schraubendreher hier. Haha, ich schraub mal auf. Wir befinden uns jetzt gerade auf der Website gameboycards.com. Die wir auch schon mal vorgestellt haben, soweit ich mich erinnere. Und da gibt es eben auch die verschiedensten, sag ich mal, kuriosen Gameboy-Spiele. Und was ich jetzt auch noch gerade sehe, ist, hatten wir auch, glaube ich, schon mal vorgestellt, Roboporn. Das ist auch interessant. Das hat nämlich auch diese Gameboy-Kiss-Funktion, also diese Infrarot-Funktion im Modul selbst. Und je nachdem, auf was man mit was man auf diese Gameboy-Kiss-Funktion gezeigt hat, also zum Beispiel eine Fernbedienung oder so, dann hat das den Wert des der Spielfigur erhöht oder er hat eine bestimmte Funktion bekommen oder so. Also ist ganz spannend. Kann man sich einfach mal durchlesen auf gameboycards.com. Haben wir schon zwei, drei Mal erwähnt, aber immer wieder spannend, das zu lesen. Also da findet man so lustige, skurrile Sachen. Wenn auch die Seite leider nicht mehr aktualisiert wird, aber sie ist zumindest noch online. Ah, und was ich hier auch gerade sehe, was wir auch noch Da werden wir auch nochmal einen riesen Fass aufmachen müssen, weil ich da mal sehr, sehr lange zu recherchiert habe, ist zum Nintendo Power Service. Also nicht dem Magazin, sondern dem Nintendo Power Service. Für die Leute, die es nicht kennen, man konnte in Japan ab 1900, was war, nee, ab 2000, ich weiß es nicht mehr, 3 oder so, konnte man nennen wir es mal so Mini-Supermarkt, Drogeriemarkt, irgendwie so ein Hybrid aus beidem, nennt sich Lawson's oder Lawson. Da konnte man einfach reingehen und konnte sich auf leeren Gameboy-Modulen beziehungsweise Super NES-Modulen, da gab es beides, Spiele downloaden an einem recht klobigen Automaten aus heutiger Sicht. Das konnte man sich, da hat man einfach das Modul in so einen Automaten gesteckt und dann konnte man ein Spiel auswählen und dann wurde das auf die Cartridge downloadet und dann ist man zum Schalter gegangen und hat dann gesagt, okay, hier, ich habe Spiel so und so, und dann hat man noch eine Anleitung bekommen oder ein Poster oder je nachdem, was zu dem Spiel gehörte und hat das dann bezahlt. Das hat natürlich dann weniger gekostet, als wenn man jetzt ein Cartridge gekauft hat. Das kenne ich aber auch noch aus Deutschland, aber jetzt nicht mit Gameboy, sondern mit PC-Software. Im Kaufhof damals stand hier so ein Automat, da konnte man eine Diskette kaufen. Die hat, glaube ich, 10 Mark oder so gekostet. Ich war ja noch D-Mark-Zeit, es war ja 96 oder so. Ja. Du bist an den Automat hin, konntest dir Sachen draufladen. Mhm. Ah, okay. Das war komische Software halt. Naja. Ich habe mir halt mal durch den Automat geklickt, ich habe auch schon damals da Ärger bekommen, weil ich da ständig nur am Rumklicken war, aber nichts gekauft habe. Ja, ich wollte halt wissen, was ich da alles kriege. Ja. Meist so billig 0815 Mist war das halt. Naja. Wie soll man das sonst beschreiben? Nee, aber, ja. Nee, aber das, es gab tatsächlich ein paar Spiele, die nur auf dem über den Game Boy Power Service herauskamen. Da kommen wir dann später nochmal zu. Es gab ein paar auch, glaube ich, sehr, sehr gute Titel für ein Super NES, die nur daraus kamen, beziehungsweise Nachfolger, also irgendwie Teil 2 oder sowas von irgendwas. Oder eben Wiederveröffentlichungen, die dann, weiß ich, ja, da waren es einfach Wiederveröffentlichungen, wo man eben sagte, okay, da bezahle ich jetzt halt weniger für das Spiel, als wenn ich mir jetzt das komplette Spiel kaufe, weil es das zu dem Zeitpunkt teilweise dann schon gar nicht mehr gab. Und man konnte eben, je nach Größe, konnte man so, weiß ich nicht, ja, zwei, drei, ja, ein paar Gameboy-Spiele hat man auf so ein Modul bekommen. Also es kam immer darauf an, wie groß die Spiele waren. Was wir gerade so... Man konnte aber auch jederzeit hingehen und dann, wenn man ein neues Spiel wollte und die Cartridge war voll, konnte man das dann auch wieder überschreiben, ein altes Spiel. Wenn man jetzt sagt, okay, brauche ich nicht mehr oder so. Wo ich mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher bin, da war irgendwas mit dem Automaten und dem Spiel Game Boy Wars oder Famicom Wars oder Super Famicom Wars. Also, dass das eine Spiel nur da drauf gegeben hat, meine ich. Da irgendwie in der Richtung war da irgendwas. Das könnte natürlich Super NES gewesen sein, ja. Ja, dass man da auf Super Nintendo das Famicom Wars runterladen konnte, irgendwie, oder so. Das kann, wie gesagt, ich habe da mal sehr, sehr lange recherchiert. Ich habe da auch alles noch in meiner tollen Datenbank. Das müssen wir dann wirklich bei so einem Special, denke ich mal, abhandeln. Aber da gibt es wirklich ein paar interessante Sachen zu. Und ja, ist eben der Nintendo Power Service. Ja, ich meine, es gibt da ein Spiel, das gab es nur da drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob es für Game Boy war oder für Super Nintendo. Ja, wie gesagt, ich weiß es jetzt gerade auswendig auch nicht, aber ich meine sogar, es gab mehr Spiele, die nur daraus kamen. Aber genau müsste ich erst in meine Unterlagen wieder gucken. Das ist schon, ich glaube, 2 Jahre her, seit ich das alles so recherchiert habe, aber... Ich glaube, so langsam müssen wir mal den Alexander aufwecken. Oh, ich glaube, der ist noch da. Ich höre euch zu. Der ging dann tatsächlich... Der Nintendo Power Service ging dann tatsächlich auch noch bis 2007 und dann wurde es eingestellt. Wer so in den Jahren 2000 bis 2008, also noch in Japan war, der kann so einen Automaten sogar schon mal gesehen haben. Ja. So, jetzt sind wir aber wieder in ein ganz weites Loch gefallen hier. Jo. Themen, auf die wir gar nicht kommen wollten. Ja, wie gesagt, es wird nichts geschnitten. Schnitt. Das, nein. Schnitt. Nein, nein, wir sind jetzt gute 2 Stunden dran, glaube ich. Und also zumindest mit dem, was ihr dann hören könnt. Dann wollen wir mal, wir haben ja jetzt immer noch den 8.9. So, und wir wissen, dass am 23. September ja jemand Geburtstag hat. Für uns im Prinzip Wichtiges. Ja, genau. 125 Jahre Nintendo, ja. Ne? Da wollen wir schon mal im Voraus gratulieren. Wenn der Podcast jetzt später rauskommt, dann herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja, genau. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja. Wobei man in dem Zug ja, hatten wir das eigentlich in unserem letzten Podcast erwähnt, dass die Nintendo-Zentrale in Großostheim dicht macht? Weißt du, hatten wir das erwähnt? Ich habe den YouTube-Bericht gesehen. Ja, aber Nintendo muss ja sparen im Augenblick. Ja, ist natürlich, ich sag mal so, da senden wir mal einen schönen Gruß an alle, die leider ihren Job deswegen verloren haben. Das ist natürlich traurig und schade, dass das dann in so einem fröhlichen Bereich eigentlich wie Videospiele und passieren muss, aber von dieser Stelle mal alles Gute an diejenigen, die sich da jetzt leider was anderes suchen müssen oder die jetzt umziehen müssen deswegen und es machen, nur um den Job zu behalten. Das ist natürlich auch nicht das Wahre, aber so ist das nun mal. Und natürlich schade um Großoster, einfach um die Hauptzentrale, ne? Ja, die ist jetzt, wie ich gehört habe, noch in Frankfurt. Die ist halt das, nur nach Frankfurt gezogen. Das wird gezogen. Alles... Mhm. Ja, also klar, im Prinzip bleibt halt Deutschland erhalten. Gut, ja, das schon, aber es ist halt natürlich schade für die ganze Gegend, ne, ist das natürlich schade. Das war ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, es war einer der größten Arbeitgeber da. Ja, das ist ja im Augenblick, was ich so mitkriege, in den meisten Gegenden so, dass es da nur einen Hauptarbeitgeber gibt, aber keine andere Infrastruktur. Ja, das ist dann natürlich schade. Vor allem, ich wäre ja gerne mal da vorbeigefahren, aber ich glaube, ich werde es dann bis nächstes Jahr, ich glaube... Ja, dann müsstest du jetzt vorbeifahren, weil... Werde ich es nicht mehr... Ja. Also ich weiß, dass da in Facebook mehrere Gruppen spontan so eine Solidaritätsveranstaltung aufgerufen haben. Die sind auch hingefahren. Aber gut, das ändert ja unterm Strich gar nichts. Ja. Aber dennoch, das Groß-Ostheim, das kennt man ja auch von jeder Nintendo OVP. Irgendwo stand das ja immer mal auf der Verpackung und deswegen hat sich das so ein bisschen auch manifestiert, der Begriff, aber gut, es bleibt halt nichts immer so, wie es ist und naja, auch Nintendo bleibt nicht davon verschont, um zu strukturieren und ja. Ja, Hauptsache, die machen nicht mehr die blöden Ideen, sag ich jetzt mal, die sie nach dem Krieg bis zu Videospielen gemacht haben. Dass sie in Reis versuchen wieder und in noch andere komischen Dinge. Die Zeiten sind vorbei. Das glaube ich nicht. Ich meine, jetzt ist ja auch der, was jetzt ist, glaube ich, wieder so ein neuer 3DS oder New 3DS angekündigt, glaube ich, für Japan. Erst einmal. So ein bisschen bessere Hardware und abwärtskompatibel, aber andersrum nicht. Also so ein paar Spiele, die darauf laufen, laufen dann nicht auf dem 3DS. Aber ja, das ist aber, das finde ich aber eigentlich schade. Da hätte man jetzt eigentlich noch ein Jahr, glaube ich, auf den 3DS einfach weiterfahren sollen auf dem Zug und dann eine neue Konsolengeneration anfangen sollen und nicht so ein halbes, ja, so ein halbes Würstchen da jetzt rausbringen, ne? Einfach, wo jetzt, das ist wieder so ein halbgares Ding, finde ich. Es ist ein, ja, es, gut, klar, man könnte jetzt sagen, okay, ja, es ist gut, aber ja, letzten Endes ist es ja das gleiche Gerät, nur mit ein paar Verbesserungen. Ja. Ist natürlich schön, dass man weiterhin die Spiele spielen kann, ne? Die man vorher schon gekauft hat. Das finde ich gut. Das war ja auch bis zum Game Boy Micro war das ja bei den Game Boys auch immer der Fall, dass man abwärtskompatibel immer alles spielen konnte. Ja, der Micro war ja nur GBA tauglich. Ja. Ja, leider. Aber ja, das weiß ich nicht, ob man das jetzt rausbringen müsste. Aber wie gesagt, ich bin kein 3DS-Spieler. Insofern kann ich mich da eigentlich nicht qualifiziert zu äußern, ob das jetzt toll, besser oder nicht ist. Ist die gleiche, einfach ist jetzt die gleiche Entwicklung wie damals mit dem DS und DSi. Weil ich kenne kaum einer hier aus der Gegend, der DSi gehabt hat. Alle haben so eine DS oder DS Lite gehabt. Ja. Ja, das ist, ja gut. Ist halt auch so eine Totgeburt. Ist halt so, ja. Ist, naja. Aber besser als, ja, wenn sie gar nichts mehr machen würden, insofern. Ja, weil in den anderen, Konsolenmarkt müssen sie ja mal irgendwie zusehen im Augenblick, ne? Ich sag jetzt mal Wii U, ne? Ja, wobei man sagen kann, dass der Zug eigentlich, auch wenn ich das unbeliebt mache, aber eigentlich schon abgefahren ist. Ja. Ja, ist es ja auch. Ja. Ja. Ja, und da müssen sie sich ja ganz gewaltig mal was überlegen. Um, sagen wir mal, wieder mit Sony und Microsoft konkurrieren zu können, richtig? Ja. Aber ich glaube, ich glaube, das wollen die auch gar nicht so wirklich. Also klar, die wollen die Verkaufszahlen und sowas und die wollen denen Konkurrenz bilden, aber die wollen nicht, die wollen, glaube ich, gar nicht versuchen, sich mit denen zu messen. Deswegen bringen sie auch immer, sag ich mal, hardware-technisch einfach weniger, dafür aber dann eben nicht ganz so teuer, ne? Ja, ich meine jetzt, die müssten halt jetzt irgendwas bringen wegen der Wii U. Die Wii U verkauft sich nicht, also müssten sie jetzt in dem Bereich irgendwie was Neues, Besseres bringen. Ja, aber da ist auch die Frage, was, ne? Ja. Oder wartet man jetzt so lange, bis vielleicht das Virtual Reality Thema Thema wird, ne? Also, dass man da vielleicht irgendwie einstellt. Aber gut, das ist ja eigentlich genau das, was die wahrscheinlich dann nicht machen werden. Weil es dann einfach zu viel, da braucht man einfach eine zu starke Hardware und das. Ja, hätte Nintendo sich nicht die PlayStation selber züchten sollen, ne? Tja, ja. Das war ein Fehler damals. Ja. Na gut. Ja, aber gut, wer weiß, hätten die. Ich meine, es gibt ja diese Bilder von den Prototypen. Ich weiß nicht, wäre das Ding rausgekommen, ob das mal ein Erfolg gewesen wäre. Man weiß ja, es nicht. Ja, das wäre ein Erfolg gewesen, weil CD-ROM da gerade auf den Markt gekommen ist. Oh, die. CD-ROM. Ja, gut, aber es ist halt. Aber vielleicht hätte man dann nicht so viele neue Spieler bekommen. Also alle die bis zu dem Zeitpunkt nicht Super Nintendo hatten, haben sich dann vielleicht gesagt, okay, da kommt jetzt eine PlayStation mit CD-Laufwerk. Die hole ich mir vielleicht mal. Aber die Spieler, diese Leute hätten vielleicht nicht, hätten die Konsole vielleicht nicht gekauft, wenn da jetzt gestanden hätte, jetzt kommt Nintendo mit einer neuen Konsole, ne? Das kann natürlich sein. Weiß man natürlich im Nachhinein nicht, aber... Ja, Nintendo hat ja sich dann als Ausrede gesucht, ja, wir machen absichtlich auf Module. Wegen den Ladezeiten. Wegen ja. N64. Da war ja das Logo. Wir setzen auf Module, weil das ja keine Ladezeiten hat und so, ne? Ja, es ist ein Flop geworden, ja. Im Prinzip. Ist ein Argument. Ja, klar, aber es, ich finde das Argument zwar immer noch gut, aber klar, bringt natürlich nichts, ne? Also, es stimmt schon, wenn ich hier mal, ab und zu schmeiße ich ja mal eine PlayStation 1 an, also das ist schon, da mache ich aber lieber ein Super NES-Spiel an, zack, bumm, ist es da, ne? Das ja, aber... Das ist furchtbar, die Ladezeit. Ja, aber die Spiele waren tausendmal besser. Denn sonst hätten sie sich die PS1 nicht so durchgesetzt. Nee, stimmt. Also klar, auch die Bibliothek war ja auch riesig zum Schluss. Mhm. Also wie lange nach der Lebenslaufzeit oder nach dem Lebenshöhepunkt kamen noch Spiele für die PS1 raus? Also das war ja schon Wahnsinn. Ich glaube, Harry Potter Teil 2 ist das letzte PS1-Spiel, was ich damals so mitbekommen habe. Das kann gut also sein. Also für den zweiten Teil von Harry Potter, ne? Ja. Wann kam der Film raus, ne? Ja, der erste kam, glaube ich, 2000 raus, oder? Täusch mich da? Harry Potter? Doch, irgendwie sowas in der Richtung. Ja. 2001, glaube ich, war das. Ja. Das war schon lange her, meine Herren. Ja. Lange her ist auch der Beginn dieses Podcasts. Ja, wir schweifen jetzt gerade wieder ab. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, genau. 125 Jahre soll erstmal eine andere Konsolenfirma schaffen. Ja. Oder Videospielfirma. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Ja. Okay, so jetzt knapp 2,5 Stunden. So langsam, wer jetzt noch nicht abgeschaltet hat. Wir sind ein bisschen abgedriftet mal, aber das sei uns mal gegönnt in so einem Jubiläums-Podcast. Und sagt man eigentlich Jubiläum bei einem einjährigen Geburtstag? Eigentlich nicht, ne? Das ist auch wieder sowas, was wir eigentlich hätten rausgeschnitten. Jahrestag. da wir heute mal alles drin lassen, ist das mal ein Cast, wo der eine oder andere vielleicht auch mal spult. Einfach mal vorspulen, interessiert mich gerade nicht. Und vielleicht wieder zurückspult. Und vielleicht sich sagen, interessiert mich vielleicht doch mal. Aber das ist unser Geburtstagscast jetzt hier. Und auch wenn wir nicht irgendwie nicht so feierlich drauf sind, habe ich so das Gefühl, wir freuen uns trotzdem, dass wir jetzt ein ganzes Jahr schon dabei sind und wir hoffen, dass wir auch, was heißt wir hoffen, also wir werden auf jeden Fall auch im nächsten Jahr wieder mit tollen Folgen für euch da sein und natürlich auch noch in diesem Jahr, also keine Sorge, es kommen jetzt nicht nur solche Quatschcasts, sondern wir werden schon bald mit einer neuen Folge online sein. Wenn die Folge rauskommt, ja, so ein bisschen, ein paar Wochen müsst ihr euch noch dann gedulden, aber sagen wir mal so, im Jahr 2014 werden noch zwei Podcasts kommen noch. Ja, da kommt auf jeden Fall noch was. Also, keine Sorge, da kommt noch richtig Gameboy auf euch zu. Und auch auf uns. Ja, super. Habt ihr noch irgendwas, was ihr noch erzählen wollt? Puh. Ja, Alexander, rede du mal. Ja, mir fällt auf Anhieb gar nichts mehr ein. Also wir haben jetzt so viele Themen auch angeschnitten. Über Spiele auch hinaus, über Gameboy-Spiele hinaus. Also ich freue mich auf jeden Fall, dass ich mit euch beiden diesen Podcast machen darf, ja. Also ihr seid ja wirklich ein angenehmes Team, muss ich nochmal ganz deutlich erwähnen. Und es macht Spaß und es freut mich immer wieder, mit euch aufzunehmen. Und ich hoffe, das können wir so weiter fortsetzen im nächsten Jahr. Und wir hoffen ja auch, dass wir mal ein paar Zuschauer mehr bekommen, Zuhörer. Da war es schon wieder, die Zuschauer. Ja, hallo! Ich glaube, wir müssen nächstes Mal so einen Videopodcast aufsetzen. Ja, das haben mich schon verdammt viele Leute gefragt, warum wir bei YouTube keine Bilder haben. Ja, ich so habe immer angeordnet, wir sind ein Podcast. Ein Podcast ist kein Videopodcast. Ja, richtig. Ja. Wir machen ja einen Audio-Podcast und keinen Videopodcast. Wir sind ja nur bei YouTube, weil es viele gibt oder die sagen, okay, ich bin eigentlich nur bei YouTube unterwegs und selten irgendwie auf anderen Webseiten. Dann denen wollen wir natürlich auch die Möglichkeit geben, sich den Podcast auf YouTube zu abonnieren. Da, ganz einfach, weil man es dann eben schnell mitkriegt, aber natürlich kann man auch ganz normal über iTunes unsere Folgen abonnieren, das geht auch. Oder einfach auf unseren Blog gucken, da gibt es auch eine direkte Hörfunktion, also wir haben einen eingebauten Player auf der Seite, da könnt ihr die Folgen auch anhören. Oder ihr könnt euch natürlich downloaden, also alles kein Problem, einfach auf unseren Blog gehen und dann findet ihr die Folgen und ich glaube, ihr wisst das schon, denn die Folge habt ihr ja auch gefunden. Fällt mir jetzt gerade mal so ein. Eigentlich völliger Blödsinn. Aber gut, es kann ja mal jemand dabei stehen, der vielleicht zu Besuch ist und dann mitbekommt, wo er den Podcast jetzt hören kann. Ja, so. Jetzt haben wir aber auch genug gelabert, glaube ich. Das reicht für dieses Jahr. Aber da sieht man auch mal, wie laberhaltig so ein Podcast sein kann, wenn man sich nicht vorbereitet. Ja. Und wie viele Themen man da anreißt, aber letztlich nicht durchexerzieren kann, weil man einfach nicht genug sich drauf vorbereitet. Was war denn unsere längste Aufnahmezeit? Am Stück, meine ich jetzt. Das wird doch bestimmt der Geburtstagspodcast gewesen sein, oder? Nicht? Ja. Oder? Nee. Ja. Nein? Ja, nicht? Ja. Nee. Ja, gut, da waren natürlich viele Unterbrechungen. Da hatten wir aber teilweise auch eine ganze Stunde Pause manchmal dazwischen. Ja, das war doch mit, ich glaube, 10 Stunden haben wir doch einmal aufgenommen, oder? Ja. Geredet, meine ich jetzt. Aber. Ja, aber Ich glaube, das war wirklich Folge 2 oder Folge 3 kann es ja nur gewesen sein. Folge 1 hatten wir, glaube ich, 6 Stunden. Dann hatten wir 8 Stunden. Ja. Und dann waren wir, glaube ich, bei 10 Stunden. Weil wir da nämlich an zwei Tagen, genau, Folge 3 war das. Folge 3 haben wir nämlich an 2 Tagen aufgenommen. Die eine Woche, wo eine Woche dazwischen lag. Oder so, ja. Eine Woche oder anderthalb sogar. Und da haben wir an dem einen Tag, glaube ich, 7 Stunden geredet. Also nicht 7 Stunden Material, aber 7 Stunden insgesamt Konferenz gehabt. Und beim nächsten Tag, glaube ich, tatsächlich nochmal 3 Stunden. Eine Woche später. Und da hatte Frank recht, das können 10, 11 Stunden gewesen sein. Ja, muss man vorstellen. Wir müssen ja meist immer erst 2 Stunden normal reden, bis wir überhaupt in der Lage sind, einen ordentlichen Gesprächsfluss für den Podcast zu haben. Ja, vielleicht sollten wir es mal mit einer Flasche Schnaps vorher probieren, ne? Da geht es vielleicht schneller. Ja. Stimmt. Oh Gott, wir sind jetzt auch wieder 2,5 Stunden dran. Ich habe nichts getrunken zwischendurch. Ich habe die ganze Zeit zwischendurch. Meine Stimme ist auch schon fast weg. Meine Stimme ist fast weg jetzt. Aber naja, gut. Halt muss ich auch so viel quatschen. Ja. Morgen gehst du auf Heise auf die Firma. Was wolltest du? Okay, bevor es jetzt hier zu zotig wird. Aber wir hatten heute kein Handy-Ton drin. Stimmt. Zum ersten Mal. Richtig. So. Nee. Aber wie soll's auch anders sein, auch in unserem einjährigen Geburtstagscast gibt es einen Link-Tipp und den habt ihr eigentlich heute schon gehört, aber wir nennen ihn heute nochmal. Alexander, unser Podcast-Mitglied, hat einen alten Blog, aber eine neue Adresse. Und nennen Sie doch bitte einfach nochmal, Alexander. Also der Blog ist jetzt zu erreichen unter der URL dmgpage.com und dmg und page zusammengeschrieben. Ja. Genau, und wer jetzt noch den alten Bookmark bei sich sucht, das war chenard.wordpress.com und man wird aber automatisch umgeleitet, ja genau. Ja, beziehungsweise der alte Blog existiert noch, ne? Ja, also die URL ist jetzt, oder? Ist über beide Adressen aufrufbar. Mhm. Ah, okay. Ja, okay. Alles klar. Ja, also wer sich da nochmal umsehen möchte, du hast auch, glaube ich, etwas länger schon, aber so nicht eine neue Kategorie, aber du hast auch, glaube ich, Sammlungen oder Sammler, die du vorstellst. Ja, ne, mit das habe ich Sammlungen. Auch. Also da kann man sich gerne bei mir melden, wenn jetzt jemand Interesse hat, auf dem Blog seine Sammlung zu präsentieren. Einfach bei mir melden. Im Impressum steht die E-Mail-Adresse und ja. Also das könnt ihr euch auch gerne mal angucken. Ich muss mal schauen, wie viele Leute ich da sind. 9 Sammlungen bisher berücksichtigt. Da dürfte dann auch meine dabei sein. Also ist ganz schön anzusehen. In welcher Form präsentieren? Fotos? Fotos, ja. Wieso? Hä? Ja, überleg mal, bis ich alles fotografiert habe. Ja, dann. Ja, Frambi, du hast doch. Ich hab gedacht, du hättest Urlaub. Ja. Ja, du hast doch Zeit, mach dich mal ran. Morgen früh um 9 hätte ich die Fotos gerne. Ja, ich muss auch was anderes für den Gameboy machen. Achso, okay. Ich muss meine Kästen fertig machen. Aha. Ja. Die ich mir neu erfunden habe. Gut. Wo meine Gameboy-Spiele drinnen sind. Mhm. Und ich jetzt transportieren dann kann, soll, will. Mhm. Ja. Okay, also dmgpage.com, einfach mal drauf gehen und da findet man alles rund um den Gameboy. Immer wieder fast, ich glaube so jeden zweiten also Tag. Also der Regel, Neues, ne? Ich habe schon einen festen Veröffentlichungsplan, das sind alle 4 Tage. Es kann aber vorkommen, dass ich auch kurzfristiger was veröffentliche. Aber in der Regel sind das alle 4 Jahre, findet man dort, 4 Tage. findet man dort einen neuen Beitrag, ja, stimmt. Ja, also einfach 2-mal die Woche drauf gucken, dann verpasst ihr nichts dort. So, okay, dann schließen wir den Podcast jetzt so langsam für heute. Ich hoffe, ihr seid bis jetzt dran geblieben, auch wenn wir so ein bisschen abgeschweift sind, aber einmal im Jahr, das muss sein. Wahrscheinlich werden wir es im nächsten Jahr nochmal machen und dann das zweite Jahr Revue passieren lassen. Aber bis dahin ist noch ein langer, weiter Weg mit hoffentlich spannenden Folgen des DMG 89 Talks, dem Podcast rund um den klassischen Gameboy. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jetzt probiere ich mal diesen tollen Geburtstagscast hier anzumoderieren. Schon wieder ein Geburtstagscast, mein Gott. Jo. So, okay. Hallo und herzlich willkommen, und wie? Na, ist auch mit Versprecher, ist auch mal lustig. Ja, endlich mal ein Versprecher beim Intro. Boah, hinter den Kulissen. Ja. Das lassen wir auch diesmal alles drin. So, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir melden uns aus der Sommerpause zurück und diesmal direkt mit einem kleinen... ich muss nochmal machen. Mein Kabel hat sich hier gerade verfangen. Nee, heute wird nicht geschnitten.